ausdiskutiert werden, als dass ich eine Gliederung durchbringe, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Da hängt gar nicht so viel davon ab. Zunächst mal ist diese das Thema, die Frau in Frage, im Augenblick darin absolut aktuell, dass es eine neue Studentenbewegung gibt, die sich, man möchte fast sagen, auf kaum einen einzigen Punkt inhaltlicher Wissenschaftskritik bezieht, außer eben den, die Frauen fehlen zu sehr in der Wissenschaft. Andernorts heißt es, es steht was an, nämlich eine Feminisierung der Wissenschaft, steht gleichberechtigt und parallel neben Ökologisierung und Entmilitarisierung der Wissenschaft. Viel möchte ich mal behaupten, hat sich die neue Studentenbewegung dazu nicht denken müssen. Sie ist ungefähr folgendermaßen darauf gekommen auf ihre Forderungen. Sie ist nämlich nicht aus dem Bedürfnis, die Anzahl der Frauen an der Universität zu vergrößern, die Wissenschaft zu feminisieren, was immer das heißt, auch nicht aus dem Bedürfnis der Ökologie entstanden. Nein, diese Bewegungen gibt es ewig, neben, außerhalb der Studentenbewegung, getrennt davon. Die Aktiven dieser Bewegung, die haben ihre Sorgen schon immer gehabt. Und die waren immer so viel, wie sie waren. Die Studentenbewegung hat ihren Grund nicht in diesen Motiven. Da dreht sich das alles ein bisschen um. Die Studentenbewegung entsteht, also die jetzigen Streiks, die jetzigen Demonstrationen, die entstehen aus einem Bemerken an übervollen Hörsälen, an schlechten Bibliotheksausstattungen, an hohen Durchfallquoten, merken die Studenten, 88 Studenten, 89, dass es auf sie in diesem Land nicht so übermäßig ankommt. Sie merken, dass sie der Studentenwerk sind. Sie merken, dass die Nation ohne sie ganz gut auskommt und wirklich keine Mühe sich macht, um die Studenten dieses Jahrgangs speziell zu hegen und zu pflegen, ihnen bequeme, ihnen günstige Studienbedingungen zur Verfügung zu stellen. Bisher hat es die Studenten, hat diese Entdeckung die bewegten Studenten noch nicht dazu gebracht, sich der Frage zu stellen, warum das denn so sei. Wie es denn auf die Gebildeten im Land ankommt, so dass es auf sie heuer so sehr nicht mehr ankommt. Wozu die gebraucht werden, was für Rolle die spielen sollen, wie sich die quantitativen Grenzen der Nachfrage nach Akademikern in einer Nation reguliert, so dass sie relativ als überzählig definiert werden. All die Fragen hat sich die Bewegung bisher nicht stellen mögen, lieber sich ganz unschuldig auf den Standpunkt, wir sitzen in übervollen Hörsälen, das ist doch ein Unrecht gestellt. Und die Verbesserung ihrer Argumentation darin gesucht, nicht, dass sie fragt, warum ist es denn so wurscht, ob wir was kapieren oder nicht, sondern darin, dass gefragt wird oder das zu beweisen versucht wird, die Nation würde sich selber nichts Gutes tun, wenn sie so wenig Rücksicht auf die Studenten nimmt. Also von der Entdeckung der übervollen Hörsäle hat es ganz schnell den Übergang gegeben, in Frankfurt eine offizielle Parole gewesen, ohne unser Wissen könnt ihr euch verpissen. Die Studenten drücken aus die Gewissheit, dass die Nation, ihre Zukunft, die Produktivität der Industrie und Ähnliches davon abhängt, dass die Studenten was gelernt haben, viel gelernt haben, besser gelernt haben als auswärts, und äußern ihre Kritik jetzt nicht mehr im eigenen Namen, sondern im Namen der Nation, die sich schädigen würde, wenn sie die Studienbedingungen nicht schleunigst verbessert, das BAföG erhöht und Ähnliches. An dieser Stelle entsteht auf einmal das Bedürfnis nach Kritik. An dieser Stelle und über ein ganz komisches Eck, die Studenten sagen nicht, uns passt schon längst was nicht, jetzt gehen wir der Sache nach, sondern die Studenten sagen, wenn wir nichts Gescheites lernen, geht es der Nation schlecht, jetzt müssten wir einen Grund dafür finden. Man kommt vom Bedürfnis nach mehr Studienplätzen, nach besser ausstaffierten Studienplätzen, zum Beweis, die Nation braucht uns, und von da aus kommt man zum Beweis, also müssten wir auch etwas Gescheites leisten, damit man uns braucht. Und von dem Eck aus fragt sich jetzt die Studentenbewegung, und da kann ich wirklich von auswärts erzählen, weil in München geht es gerade los, in Frankfurt und alles weiter nördlich, da ist es, hat seinen Höhepunkt schon hinter sich. Den letzten, den vorläufigen Höhepunkt jedenfalls. Da heißt die Frage, wie müsste denn eigentlich die Wissenschaft, die Universität aussehen, damit wir mit Recht Anspruch darauf erheben könnten, dass es auf uns ankommt. Und jetzt kommt das Bedürfnis nach Kritik an der Wissenschaft auf, ohne dass man je sich an irgendwas gestört hätte, was man an der Wissenschaft lernen muss. Das Bedürfnis hier, Maßstäbe des Kritisierens anzumelden, das ist es, was die kritischen Studenten dann greifen lässt, na wozu? Zu den auf der Straße herumliegenden Moraltiteln, in deren Namen man heutzutage in der Bundesrepublik sowieso alles einer Prüfung unterziehen und einer Kritik aussetzen darf. Ökologie, Feminismus, Frieden. Hat nicht viel Originalität dazugehört, um Anno 89 oder Anno 88 Herbst zu sagen, in welchem Namen wollen wir denn die Wissenschaft kritisieren? Ja, in dem Namen, der im Augenblick absolut und durch unbestrittenen Titel. Es ist was entstanden, was es sonst im Argumentieren nicht gibt. Es ist das entstanden, dass man nur sagen muss, ich sage nur Frau. Ich sage nur Umwelt. Diese Wörter sind für sich nicht etwa ein Gegenstand, der dann einer Betrachtung wert wäre, sodass man sich dann da irgendwas klar machen müsste dran, sondern die sind für sich ein Rechtstitel. Der Rechtstitel wird jetzt von der Studentenbewegung an die Wissenschaft herangetragen. Ja, wie steht's denn mit der Frau in der Wissenschaft? Sind genug Frauen an der Uni? Sind genug Professoren Frauen? Sind genug frauliche Gesichtspunkte in der Wissenschaft? Ein Standpunkt. Man muss sich mal an, sagt man da, als Gedankenexperiment einen Vergleich trauen. So, wenn irgendwer anders an was rangeht, fliegt er sowieso raus. Wir trauen es uns sowieso nicht, zu sagen, wo kommt denn die Revolution hier vor? An alles rangehen und sagen, wir sind für die Revolution, ist eben unser Anliegen, wo kommt denn die vor? Dies hatte Stellung. Ja, werden denn hier die Kommunisten genug geachtet, bei allem und jedem? Bei der Vergabe von Wirtshauslizenzen genauso wie von Lehrstühlen. Wird denn hier der Kommunist respektiert? Eine unmögliche Stellung. Aber das dürfen nicht nur Kommunisten nicht, das darf fast niemand. Mit dem Titel Frau geht's. Da braucht nichts mehr fallen, da braucht nicht mehr fallen, wem fehlt es denn, dass Frauen Professoren sind? Ich kenne Studentinnen, die treten an und finden es eine ungeheure, klagenswürdige Angelegenheit, dass an der naturwissenschaftlichen Fakultät bloß 37% Frauen studieren. Sie selber studieren an der Vielfalt. Sie denken auch gar nicht dran, das Fach zu wechseln, damit endlich der Proporz stimmt. An der Vielfach studieren nämlich zu viel Frauen, prozentual. Nein, sie finden das ein Unrecht, einfach dadurch, dass sie sagen, wir sind die halbe Welt und bloß 37% der naturwissenschaftlichen Studenten. Also mit dem Argument kann man absolut kommen, und es ist komisch, dieses Argument hat einen Zumutungscharakter. Wie gesagt, kein anderer Standpunkt könnte so auftreten. Man kann nicht als Kleingärtner oder als Kaninchenzüchter diesen Standpunkt an alles und jedes rantragen. Man kann es auch nicht als Bundeswehrsoldat. Aber als Frau geht's. Da lässt sich die Männerwelt, die gibt da was zu. Und übrigens, dass es ein Zugeben ist. Ein Gut, man lässt sich das gefallen. Das merkt man noch bei allen Studenten und Studentenvertretern, die sich jetzt das Wort innen als die allgemeine Form des unspezifischen Ausdrucks angewöhnen. Also es heißt einfach nicht mehr Studenten, sondern es heißt halt heutzutage Studentinnen, wo man sich ein großgeschriebenes I neidenken muss. Das ist eine Sorte, man lässt sich da was gefallen ist. Das merkt man noch all denen an, die ihren Respekt bezeugen, wenn sie innen hinter alles dranhängen und anstatt Mann halt das neutrale Mensch kleingeschrieben als das unpersönliche Fürwort benutzen. Die Männerwelt lässt sich da was gefallen, was? Sie gibt was zu. Sie gibt irgendwie zu, dass die Frauen unrecht behandelt worden sind. Und dieser Betroffenheit, die man da attestiert, ja, der spricht man das Recht zu, dass die Frauen wirklich in aufdringlicher Weise an allem zum Problem gemacht werden dürfen. Wenn die Frauen fragen mit ihrem Frau, Argument Frau, fragen, ja, wie kommt denn die Frau da drin vor? In der Wissenschaft. In den Chefetagen der Industrie. Im Bankgewerbe. Und immer die Frage anmelden, ja, geht's denn da um die Frauen als Frauen auch? Dann gibt die Männerwelt was zu, wenn sie sich diese Zumutung gefallen lässt. Sie gibt nämlich zu, ja, dieses Recht haben sie, dass sie darauf achten und fragen dürfen, ob es immer auch um sie geht. Auch um sie soll's und muss es immer gehen dürfen. Das gibt die Männerwelt zu. Sie respektiert einen Anspruch. Die Betätigung dieses Respekts ist zugleich, und es liegt darin, dass ein Anspruch respektiert wird, eine sehr ideelle Sache. Wenn man sich fragt, was die Frauenbewegung mit ihren Forderungen erreicht hat, dann muss man sagen, die absolute Durchsetzung dieses Respekts vor diesem Titel. Sonst aber nichts. Also, dass der Frauenstandpunkt jetzt anerkannt ist, das manifestiert sich massenweise. Die Universität kriegt für jeden Fachbereich eine Frauenbeauftragte, ist ein neuer Beruf. Oder ein Nebenberuf, eine ehrenamtliche Tätigkeit von jemandem, der schon beschäftigt ist. Eine Frauenbeauftragte, was soll sie machen? Sich um die Frauenprobleme kümmern, klar. Frauenclubs, Fraueninteressen, Frauengruppen gibt's. Frauenhäuser. Und sie genießen allgemeinen Respekt. Die Nation gibt auch sowas zu wie, es braucht auch Frauenwissenschaft. Da mag auch keiner fragen, was die leistet, wozu es die braucht. Nein, das geht andersrum. Die Frauen sagen, wenn die Männer ihre Tradition haben, haben wir ein Recht auf eigene. Wozu das gut ist, eine Tradition zu haben? Völlig wurscht. Ja, dann dürfen die Frauen die Welt auf ihre Weise interpretieren. Immer die Historie betrachten, wo schon große Frauen eine Rolle gespielt haben. Oder feststellen, dass sie keine große Rolle gespielt haben und sich darüber aufregen. Und eben als Sprachreform hat die Frauenbewegung eminente Erfolge erzielt. Alles, was heutzutage kritisch sein will, links machen wir gar nicht mehr groß sagen, alles, was heutzutage kritisch sein will, hat sich in seinen Heftchen dieses angewöhnt, dass das unbestimmte Personalpronomen, das, was im Deutschen mit dem kleingeschriebenen Mann mit einem N ausgedrückt wird, dass das eine Schweinerei ist. Das Wort ist eine Beleidigung. Wo es gar nicht darum geht, ob der Unbestimmte, deswegen heißt es ja unbestimmt, ob der Unbestimmte ein Mann oder eine Frau ist. Wo es gar nicht ums Geschlecht geht. Offensichtlich scheint eine Person, welche es auch sei, gemeint zu sein, wenn man sagt, Mann geht essen, Mann isst nicht mit den Fingern, etc. Wo es offenbar auf den Geschlechtsunterschied gar nicht ankommt, hat der Eifer- und ehrsüchtige Blick ein Geschlechterverhältnis hineingelesen. Die Wahrheit ist, dass es ein Herkommen ist, historisch. Ja, historisch macht es schon sein, etymologisch. Aber was heißt das schon? Wenn es heutzutage das unbestimmte Personalpronomen ist, dann ist es das Unbestimmte und nicht das Geschlechtsspezifische. Das gleiche mit den Endungen. Es gibt eben, speziell bei allen Betätigungen, die Männer und Frauen machen, eine Bezeichnung des Berufs. Der heißt Schneider oder Professor oder Student. Gerade weil es da nicht ums Geschlecht geht, sagt man Student. Wenn man das Geschlecht meint, dann muss man Studentin sagen oder bei den Männern männliche Student. Die männlichen Studenten. Wenn man das Geschlecht sagen will, kann man es schon sagen, aber wenn es nicht darum geht, warum soll man es sagen? Die Frauen, muss man wirklich sagen, ehrsüchtiger als die spanischen Machos. Das ist ein uralter historischer Witz, dass die spanischen Männer furchtbar ehrsüchtig sind und dass sich das in der ewigen Kette ihrer Namen niederschlägt. Also Otello Saraive de Carvalho und so ähnlich. Die Sorte. Da muss man wirklich sagen, die Frauen ehrsüchtiger als diese spanischen Machos legen den größten Wert darauf, dass gerade dort, wo es nicht ums Geschlecht geht, es ums Geschlecht gehen soll sprachlich und es heißen muss Studentin. Inzwischen so übertrieben und absurd, dass jetzt die Studentenpolitiker sich einfach angewöhnen, immer zu sagen, die Studentinnen diskutieren mit den Professorinnen und die Chemikerinnen haben zu kleine Hörsäle und die Philosophinnen zu große und so weiter. Und dabei meinen sie einfach immer das Geschlechtsunspezifische. Merkt man übrigens die Abnutzung der Ehrtitel, das gehört auch dazu. Ehrtitel haben das an sich, dass sie sich abnutzen müssen. Deswegen muss man für schlechte Sachen die Ehrenbezeichnungen laufend wechseln. Gut, das ist eine kleine Abschweifung, die erkläre ich aber noch. Für schlechte Sachen gibt es historisch, periodisch immer wieder Bemühungen, sie mit guten Namen zu belegen. Schlechte Sachen ist falsch ausgedrückt. Für missachtete Menschen und Stände gibt es das. Und der neue gute Titel ist bloß, solange er kontrastiert mit dem alten Schlechten, noch brauchbar. Sobald es aber weg ist, wird er der Schlechte. In Amerika zum Beispiel hat erst der Neger ganz unspezifisch Nigger geheißen, weil das einfach das alte Ami-Wort für Neger ist. Das war natürlich was Schlechtes, aber nicht, weil das Wort was Schlechtes war, sondern weil der Mensch ein Sklave war. Also war es eine Beschimpfung. Also hat man dann gesagt, ganz höflich und ist weggegangen vom Schlechten, hat man gesagt, Colored People. Gut, das waren die Farbigen. Jetzt haben die Schwarzen gesagt, Farbige, das ist aber eine schamhafte Weise der Niedriggradierung. Jetzt haben sie angefangen, die Hautfarbe zum Ehrentitel zu erklären und zu sagen, Blacks. So, Blacks ist jetzt der Ehrentitel für die Schwarzen. Übrigens, wer das Wort Geschichte der Frau in der deutschen Sprache studiert, hat genau dieselbe Geschichte hinter sich. Das ist eben so, dass man, wenn ein Stand, oder in dem Fall ein Geschlecht, keinen Respekt oder einen mangelnden Respekt oder eine niedrige Stellung begleitet, dass nichts alberner ist, als durch Wortreformen den mangelnden Respekt an dieser Stelle auszugleichen oder zu korrigieren. Gut, dazu habe ich diese kleine Abschweifung gemacht. Inzwischen haben wir also das, dass immerzu gesagt werden muss, und wachsame Feministinnen finden einfach an meiner Rede, bloß dadurch, dass ich sage, die Studenten, eine geheime Diskriminierung der Frau, einfach weil ich jetzt nicht gesagt habe, die Studenten und Studentinnen oder gleich die Studentinnen. Die finden allein daran schon Grund, Anstoß zu nehmen und haben sich dabei einen Gesichtspunkt gewählt, von dem ich sagen muss, also wie ich schon gesagt habe, ehrsüchtig, von dem ich sagen muss, das soll das Neue sein? Das kenne ich schon ewig, dass überall, wo eine Anrede ist, bei den Naturfreunden vor 30 Jahren vielleicht, liebe Wanderfreunde und Wanderfreunde, da war dem Redner das innen zu schwierig, aber dass er es zweimal erwähnt hat, ist eindeutig als Ehrbezeichnung an die weiblichen Wanderfreunde gemeint gewesen. Das ist nichts Neues, überhaupt nichts Neues. Und dass man einer Dame Respekt zollen muss, ist eine Geschichte, die kenne ich auch schon. Solange Frauen sich aufführen als Damen, sagen sie auch, haben sie keinen Respekt vor einer Dame. Was anderes ist eigentlich, also wo ist eigentlich der Unterschied gegen das jetzt ehrsüchtige Getue mit, man soll das Wort Mann nicht mehr sagen, sondern Mann/Frau, beides kleingeschrieben. Wo ist eigentlich der Unterschied? Es ist einerseits haarscharf dasselbe. Andererseits gibt es nur einen Unterschied. Das, Subjekt, dem die Ehre gezollt werden soll, soll ein bisschen anders verstanden werden. Dass die Frau Respekt verdient, ist eine uralte Geschichte. Immer wieder eingeklagt worden. Nur die Frau, die Respekt verdient, soll heute ein bisschen eine andere sein als damals. Der Unterschied ist wirklich nicht groß. Und er bewegt sich, die Behauptung hier, er bewegt sich wirklich auf dem Feld der Ehrbezeichnungen. Der Unterschied bezieht sich auf die Natur, auf den Inhalt des Leitbilds Frau, welchem der Respekt bewiesen werden soll. Die alte Frau, das war die Frau und Mutter am häuslichen Herd. Und dass die bloß die Frau und Mutter war am Herd, die da den Respekt des Muttertags und Ähnliches immer genossen hat, dass sie bloß die Mutter war, bloß in der Familie gesteckt ist, das ist eigentlich der Aufregungs-, der Kritikpunkt der weiblichen Emanzipationsbestrebungen gewesen. Was sich an tatsächlicher Rolle verändert hat, kommt vielleicht später noch, ist nicht die Welt. Tatsächlich verändert hat sich, dass diese Rolle des Heimchens am Herd quasi das gültige Leitbild der Frau ist und die Frau Respekt, Anerkennung, gesellschaftliche Stellung im ideellen Sinn nur über dieses Leitbild bezieht. Beseitigt ist insofern eine moralische Norm. Das war nie mehr. Auch früher konnten Frauen, die diese Rolle nicht mochten, eine andere spielen. Na gut, dann haben sie andere Leute für eine gehalten, die offenbar unglücklich sein muss. Die offenbar, wenn sie studiert, eine Kompensation dafür macht, dass sie keinen abgekriegt hat. Wenn sie keine Kinder kriegt, hat man gleich auf eine Krankheit geschlossen. Weil man es für selbstverständlich gehalten hat, dass eine Frau Kinder kriegt und Kinder kriegen muss, weil das ihr Glück ist. Aber mehr als dieses Leitbild, das man dann von anderen Leuten für komisch gehalten worden ist, wenn man es nicht gemacht hat, mehr normative Kraft hat das ganze Zeug sowieso nicht gehabt. Und die Beseitigung an der Stelle, ja, ich sag den Satz fertig, dann soll sich der Pfeifer deutlicher artikulieren. Mehr als die Beseitigung dieses Leitbilds, nein, auch die berufstätige Frau, auch die Frau, die ein Single-Dasein führt, auch die keine Kinder hat, kann eine vollwertige, voll sich verwirklichende Person sein. Mehr als dass die Frau eben nicht über die Rolle am häuslichen Herd, sondern überhaupt als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft respektiert wird. Mehr als diese Veränderung des Leitbilds hat die ganze Reform nicht erbracht. Komisch, dass die Frauenbewegung sich durch diese Sorte Ehrbezeichnungen nicht verarscht fühlt, sondern irgendwie diese Ehrbezeichnungen dann doch für eine Sorte wenigstens teilweise erfüllen ihrer Ansprüche auffasst. So mache ich einen Punkt. Jetzt war das mit dem Pfeifen, mit das wird nicht geglaubt oder so. Oder wie? Also gut, da würde ich sagen, sei so gut, mach es zweitere. Und sag dann was dazu. Thank you. Verschieben wir mal die beiden materiellen Punkte auf ein wenig später, wenn es erlaubt ist. Nämlich das, dass du sagst, Benachteiligung bei Gehaltswünschen, Jobs, Einstellungen etc. Und zweitens die Sache mit den Gewalt gegen Frauen gibt es doch nach wie vor. Bleiben wir mal bloß bei dem ersten Bereich, also quasi soweit ich ihn auch schon angesprochen habe, nämlich die Sache mit der Sprachreform und den Bezeichnungen. Da sagst du jetzt, einerseits, naja, das ist klar, dass das bloß was Äußerliches ist. Frage ich dagegen? Und auf so Äußerlichkeiten wird ein dermaßiger Wert gelegt? Wozu sollen es gut sein, solche Äußerlichkeiten zu pflegen wie nichts? Das gibst du eine Antwort. Und die Antwort, die du gibst, heißt, ja, da macht man was bewusst damit. Was macht man da bewusst? Sagst du deinen Satz? Der Satz, man kann seine Frau schlagen, würde nicht gehen, wenn man als persönliches Fürwort Frau kann seine Frau schlagen einsetzen täte. Ja? Der Trick am Satz liegt aber bloß in seinem Inhalt und überhaupt nicht in der Weise des persönlichen Fürworts. Du empörst dich ja gar nicht über Mann oder Frau von, sondern du empörst dich ja darüber, dass man die Frauen schlägt oder schlagen kann. Naja, das machen wir. Logisch. Schlüpfrig hier, ne? Dann ist ja vor allen Dingen durch seine das Eheverhältnis schon angegeben, dann hängt es wieder überhaupt nicht dran, was man sich unter dem unbestimmt gelassenen Fürwort denkt, es ist nämlich durch den Satz bestimmt worden. Deswegen ist der Satz auch überhaupt nicht misszuverstehen, also auch gar keine Reform bedürftig, wie du dir das vorstellst. Und wichtig, dass die einfach gut und wichtig, dass die Sprache aufgebrochen wird, dann das. Also ich finde, ihr werdet der als Einleitung gedachten Überlegung vom Referenten nicht gerecht mit euren Einwänden. Er hat auch gemeint, dass man mit der Änderung einer Redeweise sehr wenig erreicht, dass das sehr, sehr wenig verändert wird, nämlich eben dies, die Veränderung der Redeweise. Also ich möchte zu bedenken geben, bevor wir da in sehr... Also was schon der eine Einwand hiervon war, in sehr idiotische Kontroversen verfallen, dass es ein Unterschied ist, sich über einen Satz zu unterhalten, wo halt behauptet wird, man kann seine Frau schlagen. Wer weiß, wer denn je gesagt hat, ich weiß nicht, kann ja vorgekommen sein. Wie gesagt, vielleicht in einem Schundroman. Vielleicht denken auch Leute den Satz, ohne ihn auszusprechen. Mag ja alles sein. Aber ich bitte euch doch, wenn ihr da was einwendet, ärgert euch doch lieber drüber, dass es Mannsbilder gibt, die die Frauen verhauen, als über einen Satz. Es ist doch ein Unterschied, ob ich kritisiere, dass es hin und wieder, und in unserer Gesellschaft hört man immer zu, gerade durch die Aufdeckungen der Feministinnen, sehr häufig dazu kommt, dass Männer sich in die Pose eines Inhabers von Rechten versetzen. Und meinen, sie können mit Gewalt einer Frau begegnen, können ihren Willen zwingen und so fort. Ja, dagegen etwas zu haben und das anzumelden und dagegen zu kämpfen, ist eine Sache. Aber das kann doch nie und immer dieselbe Sache sein, wie bei Veränderung von Sätzen rumzudoktern. Glaubt ihr das wirklich? Dass, wie es vorhin gelautet hat, dass ein Anfang darin besteht, dass man immer Frau sagt, statt Mann. Das kann doch nicht dasselbe Problem sein, das kann doch nicht dieselbe Güte dessen sein, worüber man sich aufregt. Ja, wofür denn? Na, ausgerechnet bei Sätzen. Ich kann dir nochmal das Argument sagen, du brauchst doch für die Aufregung und für die Überlegung, was ist dagegen zu unternehmen, dass Frauen so und so schlecht behandelt werden, manchmal getriezt werden und so weiter, und ausgerechnet auch noch durch Männer. Für diese Überlegung brauchst du doch keine Sprachkritik, das glaubst du doch nicht selbst, weil du sonst keinen Ansatzpunkt hast oder findest. Da braucht man doch keinen Ansatzpunkt, da betrachtet man sich die Sache und sagt, woher kommt das, und geht drauf los und wundert sich, was in dieser Gesellschaft, der freisten aller Gesellschaften, tagtäglich passiert. Und dann richt man sich auf, wenn man den Grund dafür weiß, und kämpft dagegen. Da will der Peter noch was drüber sagen, auch zur Gehaltsfrage. Aber ihr könnt doch nicht ernst und sagen, die Sache fängt an und ein Ansatzpunkt wäre, man verändert Sätze nach Lust und Laune, wo man sie immer antrifft. Und dann haben wir es denen mal gegeben. Ja, wem denn? Den Sätzen. Sage ich ja, die ist so übergeordnet, dass sie nichts mehr damit zu tun hat. Genau das war meine Überlegung, die wollte ich euch nahe bringen. Es ändert sich doch für keine geschlagene Frau auf dieser Welt etwas, wenn in jeder Zeitung statt Mann Frau steht. Da werden sie doch, kriegen sie doch immer noch ihre Schläge. Dann hilfst du ihnen, aber dann machst du keinen Satzbau, keinen neuen. Also die ganze Einleitung war doch so gemeint. Halten wir uns nicht an die Formalia, die so in Mode gekommen sind. Die sind doch bloß ein Modetick, die überhaupt nichts berühren. Die am Verhältnis der Geschlechter, am staatlich organisierten Verhältnis der Geschlechter über Familie und so fort, an dem ändern doch die Formalia überhaupt nichts. Das war doch der ganze Sinn der Einleitung. Und jetzt kommt ihr daher und meckert einfach den Referenten an, bloß weil er gesagt hat, das soll meine Auseinandersetzung mit dieser Frage nicht sein. Wenn, dann gibt es schon Wichtigeres in dieser Frage. Und jetzt stört ihr euch daran, jetzt wollt ihr unbedingt selbst ummodeln und das für einen Ansatzpunkt halten. Also verstehst wenigstens meine Erläuterung, wie er es gemeint hat. Dann lass es halt auch. Dann lass die Sätze, wie sie sind. Was werden wir für eine Gesellschaft zu halten, in der niemand ein Weib schlägt? Aber die Sätze fangen alle mit Mann und 3N an. Wäre das nicht fein? Da merkst du es dran. An der Stelle regst du dich definitiv über was auf, was da in dieser Gesellschaft kein Mensch bestreiten will. Das ist ganz bestimmt ein Computerfehler oder jemand hat einfach nicht gewusst, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Mach weiter. Ich möchte bloß zu dem einen Ding noch. Ihr sagt, okay, natürlich ist das nicht wichtig und natürlich ist das kein entscheidender Punkt, aber ein Ansatz. Zu dem möchte ich bloß das eine sagen. Ja, klar ist ein Ansatz. Aber wo ganz woanders hin, als dorthin, wo ich meine, dass man sich hinwenden sollte. Es ist nämlich ein Ansatz ins Ehrgetu rein, ins Respektsgetu. Das war die Behauptung. In das ehrsüchtige Betrachten, ob man denn auch genug respektiert wird. Und das ist eine ganz andere Frage als meinetwegen eine Kritik weiter am Inhalt des Satzes mit dem Schlagen, beziehungsweise überhaupt an der materialen Seite des, wie stehen die Frauen da. Das würde ich sagen, machen wir jetzt weiter, aber da machen wir erstmal den Raumwechsel, weil dann da drunten alle sitzen können. Mir ist noch ein Argument als Nachtrag zu dem, was wir oben diskutiert hatten, eingefallen. Nämlich die Sprachreform als Einstieg, als Auftakt, als Anfang zu was. So ist sie verteidigt worden. Als Anfang und Einstieg eventuell, aber wohin? Es ist gerade der Einstieg in das Denken in falschen Kollektiven. In das Denken in der Dichotomie Mann-Frau. So gliedert sich die Welt. Es ist überhaupt, wenn man mal so will, dieses Interesse in die Grammatik reintragen. Das ist nicht eine Sorte harmloses, man kann ja auch mal das in Erinnerung bringen, sondern das ist selber schon die ganze Theorie. Die ganze Theorie nämlich, dass da auf der einen Seite die Männer und auf der anderen Seite die Frauen stehen und sich aus diesem Verhältnis einiges, wenn nicht alles erklärt, dass andersherum in der Gemeinschaft der Frauen ein positives Kollektiv bestünde, als ob es nicht zwischen den Lebenslagen und Interessen von Frauen weitaus größere Unterschiede gäbe. Na, der Vergleich ist schon schwachsinnig. Als ob es da nicht Unterschiede gäbe, die viel, viel wichtiger sind als die biologische Gemeinsamkeit, dass sie beide diese besondere Chromosomenformation haben. Jetzt wollte ich aber damit Schluss machen und mal einsteigen in die Sache, die Lage der Frau und wie sie aufgefasst wird. Da beschränke ich mich erstmal auf die Ecke Arbeitsmarkt. Ja, es gibt, es ist ein Faktum, dass Frauen die Leichtlohngruppen besetzen, also die schlechtesten Löhne beziehen. Es ist ein Faktum, dass Frauen nicht so leicht Chefarzt einer großen Klinik werden können wie Männer. Auch ein Faktum. Zwei Fakten übrigens aus ganz verschiedenen Welten möchte ich bloß nebenbei einmal schnell erinnern. Zum Beispiel, dass Frauen Löhne heimtragen, von denen man nicht leben kann. Das ist was, da könnte ich mich mit drüber aufregen. Dass Frauen in der obersten Etage der Berufshierarchie nicht so leicht so viele Männer unter sich kriegen, wie Männer Frauen unter sich kriegen, wie wir es vorhin gehört haben. Muss ich sagen, ob ich mich damit aufregen möchte? Das ist ein Fall. Da muss ich schon immer sagen, ja, also entweder man kritisiert die Hierarchie oder man beklagt sich darüber, dass man beim Befehlen oder bei der Chance, an Befehlspositionen ranzukommen, sich härter tut als andere. Da kann ich mich wirklich nicht mit beteiligen. Da kann ich wirklich nicht sagen, das ist ein Skandal, der rührt mich auch. Bitte sehr, wenn so ist, wem fehlt das? Ist das das Problem, woran die Welt krankt, dass Frauen nicht so leicht Chefärzte einer großen Klinik werden können? Weder kann das, die Problemlösung für die Frauen sein, wenn man schon sagt, wenn man an der Diagnose festhält, die Frauen sind beschissen. So, dann gibt es ein paar mehr Chefärztinnen. Noch sehe ich, wie man an dem Oben und Unten, wenn man schon bemerkt, dass es ein Oben und Unten gibt, die Meldung anbringen kann, dann möchte ich aber der Oben sein. Und am besten das auch noch als Forderung vortragen. Dass es Menschen gibt, die sich diese Lehre antun und sagen, wenn es ein Oben und Unten gibt, möchte ich der Oben sein. Na bitte, sollen sie es machen. Aber dafür gibt es doch einen klaren Weg. Muss man strampeln. Da muss man eben rudern, dass man raufkommt und besser ist in der Konkurrenz als andere. Aber da sagen, man macht einen gesellschaftlichen Reformauftrag daraus, dass man selber, und jetzt komischerweise die eigenen Geschlechtsgenossinnen davon hinkommen, das ist sowas Konservatives und Absurdes. Quasi dafür Partei ergreifen, dass die Verlierer in der Konkurrenz in einem gerechten Prozentsatz die Männer sein sollen. Jetzt merkt man schon, dass die Konkurrenz aus Verlierern und Gewinnern besteht. Und dann sagen, ah, da möchte ich das Verhältnis möchte ich anders verteilt kriegen, das finde ich absurd. Darin drückt sich aber schon gleich was aus. Die feministische Kritik an den unübersehbaren Phänomenen der Berufswelt. Leichtlohngruppen, Aufstiegshindernisse für Frauen. Die feministische Kritik daran, die hat, ähnlich wie ich es vorhin von der Studentenbewegung angemerkt habe, die hat nie den Übergang machen wollen zu der Frage, ja Herrgott, warum ist denn das so? Also Herrgott gibt es ja nicht mehr. Warum ist das so? Wo kommt das her? Es ging nie nach dieser Seite, sondern die Kritik hatte einen ganz klaren Maßstab. Und der Maßstab waren immer die vergleichbaren Männer. Auch da merkt man, dass sehr Bescheidene im Anspruchsdenken, es waren immer die vergleichbaren Männer. Die Frau in der Leichtlohngruppe hat sich schon nicht mit dem Mann in der Chefetage verglichen. Die Frau in der Leichtlohngruppe hat sich mit dem Mann in der nächsten Lohngruppe verglichen. Und dann protestiert, für gleiche Arbeit kriegen wir verschieden viel Geld. Die Ärztin hat sich nicht mit dem Mann am Band verglichen. Da hätte sie nämlich eine gewisse Überprivilegierung von sich unweigerlich feststellen müssen. Sondern sie hat sich mit dem Chefarzt verglichen, dessen Posten sie nicht kriegt. Es ist eine Kritik, die lebt überhaupt nur vom Vergleich. Eine Kritik, die vom Vergleich lebt, hat was Blöds an sich. Das andere ist absoluter Maßstab. Jeder Scheißdreck dieser Welt ist der feministischen Kritik gerade recht als Anspruchstitel, wenn Männer ihn betreiben und Frauen nicht. Der allerletzte Punkt an dieser Stelle ist immer noch die Bundeswehr und da gibt es die Debatte. Eine Debatte, die in der Frauenbewegung nicht eindeutig entschieden ist. Denn da hat es immer die zwei Seiten. Frauen können alles genauso gut wie Männer, also ist es ein Unrecht, wenn sie bei der letzten Schweinerei beim Döden lernen nicht dabei sind. Andererseits sollten sie da dabei sein. Vorletzte Emma gelesen, ein Artikel, haben Frauen an der Bombe mitgewirkt? Atombombe ist das Thema. Antwort, ja. Bitte? Bitte? Was ist... Also bei meinem Artikel ist das Thema, haben Frauen an der Bombe mitgewirkt? Du möchtest da anders... Ja, bitte. Ja, was, müssen wir noch länger warten, oder was? Das Geheimnis... Die Arbeit, das Geheimnis der Arbeitsteilung ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ja, ich will es weiter nicht entsprechen. Ach so. Also kann ich mich weiter nicht drauf beziehen. Das Geheimnis der Arbeitsteilung ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Irgendwie kann man dem bloß zustimmen, aber was es hier genau soll, weiß ich auch nicht. Ich, nochmal meine Geschichte gerade. Keine Schweinerei der bürgerlichen Welt. Ist dem Standpunkt des Vergleichs, sind wir da dabei? Wenn nicht, ist es ein Unrecht. Blöd genug. Die Emma schreibt einen Artikel über die Frage, haben Frauen an der Bombe mitgewirkt? Da gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort heißt ja, und es ist eine Schande, dass ihre Mitwirkung verschwiegen worden ist. Hier wieder Diskriminierung der Frauen. B, wenn sie natürlich mitgewirkt haben, dann haben sie dieselbe Verantwortung wie die Männer und deswegen ist es doppelt wichtig, dass wir Frauen überall dabei sind. Es ist eine sehr affirmative Kritik, die immer bloß den Vergleich macht und alles, wo die Frauen nicht beteiligt sind oder schlechter beteiligt werden, weniger beteiligt sind, darin und nur darin kritisiert, dass sie selber dort mitmachen möchten. Es ist die Kritik im Namen der gleichen Teilhabe, die eben alles, was vorausgesetzt ist an Berufsbildern, an Funktionen dieser Gesellschaft, alles absolut unterschreibt, wenn nur die gleiche Teilhabe gewährleistet ist. Die Entdeckung nun, dass eine ungleiche Teilhabe stattfindet, und das ist ja ein Faktum, Leichtlohngruppen, weniger Frauen in Chefposten, die Entdeckung, dass eine ungleiche Teilhabe stattfindet, wird von den Frauen als die Kritik vorgetragen. Eine Kritik, die folgendermaßen sich weiter begründet. Es ist eine Technik demokratischen Überlegens, die sehr falsch ist. Sie geht aus von, da habe ich eine schlechte Behandlung festgestellt, meinetwegen die Leichtlohngruppen. Dann frage ich mich, ob das berechtigt ist. Und die Frage, ob das berechtigt ist, die geht folgendermaßen. Die sagt nicht, warum ist das so, sondern die fragt, liefere ich da einen Grund dafür? Liefere ich für die schlechte Behandlung einen Grund? Dann betrachten sich die Frauen. Und ein Teil der frauenbewegten Argumentation besteht darin, zu sagen, nein, wir liefern dafür keinen Grund. Argumentationen des Kalibers, wir arbeiten genauso viel wie Männer und vielleicht mehr. Wir sind fleißig, wir sind leistungsfähig, wir können alles genau wie die. Das ist implizit eine Argumentation, die sagt, es könnte ja welche geben, die meinen, wir liefern einen Grund für die schlechte Behandlung, ist aber nicht. Wir liefern keinen. Wenn man dann keinen findet, bei dieser Sichtung, kommt man zum Resultat, eine unberechtigte Ungleichbehandlung, eine unberechtigte Schlechterstellung. Und hat eine Diagnose und die Diagnose heißt Diskriminierung. Da wird den Frauen was vorenthalten, worauf sie ein Recht hätten, weil sie nicht schlechter sind als Männer. An der Stelle Klarstellung. Die Kritik der Ungleichbehandlung ist total falsch. Die Leichtlohngruppen haben ihren Grund nämlich nicht darin, dass Frauen Frauen sind und die Männerwelt grundlos und böswillig den Frauen weniger Lohn zahlt als Männern, weil sie die Frauen weniger lieb hat als die Männer. Sondern der Grund der Leichtlohngruppen besteht in dem Lohnsystem und der Lohnhierarchie selber und nicht darin, dass Frauen Frauen sind und Männer die Einsteller. Es ist nämlich nicht die Ungleichbehandlung, sondern es ist die Gleichbehandlung von Mann und Frau als Arbeitskraft, welche gegen die Frau ausschlägt und ihr einen schlechteren Lohn beschert. Und das kommt daher, dass die Arbeitgeber, sie kalkulieren den Lohn als eine Kost ihres Geschäfts, also knapp, und wollen satt Leistung dafür sehen und eine Garantie dafür haben, dass sie gebracht wird, die Leistung. Solche Einsteller, solche Personalchefs, Personalbüromenschen, die betätigen einen Rassismus bei der Einstellung. Der ist aber nicht in dem Sinn grundlos, sondern der besteht einfach in einer Verallgemeinerung von als sicher gewussten Daten, gleichgültig, ob die für das einzelne Individuum zutreffen oder nicht. So gibt es zum Beispiel einen Rassismus der Personalbüros in puncto Alter. Ältere Menschen finden klassischerweise keinen Arbeitsplatz mehr, wenn sie arbeitslos sind. Und das kommt daher, dass der einstellende Personalmensch den Rassismus betätigt. Je älter die Leute werden, desto kränker werden sie. Der Satz ist nicht falsch. Schließlich erzählt der Mann oder weiß der Mann das unter anderem aus den Fabriken, für die er die Leute einstellt. Und da gilt das Gesetz schon. Ob das Gesetz für das einzelne Individuum gilt, das sich mit 45 am Werkstor meldet, ist eine andere Frage. Da aber, sagt der Personalchef, da gehe ich auf Nummer sicher. Solange der Arbeitsmarkt überfüllt ist, also massig Leute zu kriegen sind, geht der Personalchef auf Nummer sicher. Und sagen wir mal, geht das Risiko gar nicht ein, dass er daneben gelangt haben könnte mit einem Alten, der dann krank wird. Der Alte, der nicht krank ist, hat Pech gehabt, gegen ihn schlägt der Rassismus seiner, wie das soziologisch heute heißt, Alterskohorte eben aus. Genau in derselben Weise gibt es gegen die Frau einen Einwand vom Standpunkt der Arbeitskraft. Sie hat eine zweite wichtige gesellschaftliche Rolle zu spielen, sie kriegt die Kinder und muss sie aufziehen. Dieses Faktum, welches der Staat mit Gesetzen und seinen Zwangsmaßnahmen ja auch zu einem individuellen Schicksal weit über die Biologie hinaus definiert. Diese zweite wichtige Rolle der Frau beeinträchtigt ihre erste. Ob diese zweite Rolle der Frau die Rolle des einzelnen weiblichen Individuums in der Konkurrenz beeinträchtigt oder nicht. Also ob die Frau tatsächlich Kinder kriegt und dann ausfällt. Oder ob es nur ihre Nebenfrau tut und die eine Single bleibt und eine Karrierefrau wird, wie es dann heißt. Ja, das ist eine Geschichte. Das mag für die eine oder andere verschieden sein und dann hat die Frau, die auf Karriere sitzt, in dem Sinn Pech gehabt, dass gegen sie der Rassismus, den es gegen ihr Geschlecht gibt, ausschlägt. Der Rassismus aber ist das gerade Gegenteil von dem, als was es die Frauenbewegung aufgreift. Es handelt sich nämlich nicht um ein grundloses Vorurteil gegen Frauen, sondern es handelt sich um ein sehr begründetes Urteil über Menschen als Arbeitskräfte. Die sollen wenig kosten und immer da sein. Solange man also einen Mann findet, der wenigstens wegen dem Kinderkriegen nicht ausfällt, ist er etwas besser als eine Frau. Das ist die ganze Geschichte. Es ist also das gerade Gegenteil von unbegründeten Vorurteilen. Es ist gerade Gegenteil von einer frauenfeindlichen Einstellung. Es ist was ganz Einfaches. Es ist eine kapitalistische Kalkulation mit dem Wert, mit dem Preis, den die Arbeit eben verursacht. Punkt. Wehrfähigem Alter gilt, also sagen wir mal über 40. Du betrittst doch gerade dann Frauen, für die dann beide zutrifft. Zum einen, dass sie wegen ihren Kindern einige Jahre nicht berufstätig waren und zum anderen, dass sie alt sind und insofern könnten eventuell. Man hat es doch auch gehört. Nein. Man ist doch an dem Maßstab, der gegen sie angewendet wird, gegen alle Arbeitsplätze. Ja. Also das Gegenargument gegen das Gegenargument, was vorgetragen worden ist von der Pfanne, war, ja, Frauen über 40 haben dann eben die beiden Argumente gegen sich, dass sie einerseits eben mit ihrer Doppelrolle einige Jahre nicht im Beruf waren. Einige Jahre Berufspraxis fehlen, einige Jahre Aufstieg fehlen und zweitens eben das Altersargument, was grundsätzlich ausschlägt, dass die älteren Menschen eben kränker sind. Das war das Gegenargument. Was hast du dann da drauf gesagt? Stimmt auch. Bei der Hilfsarbeiterin. Ja, bitte? Ja. Bei der Hilfsarbeiterin sagt sie, es ist ziemlich wurscht, wie lange jemand ausgesetzt hat und ob sie und wie sie wieder einsteigt. Hat sie ja auch ganz recht. Und an dieser Stelle scheint mir das überhaupt auch gar nicht so zu sein, dass die schlechter eingestellt wird. Vielleicht ist das überhaupt noch eine falsche Abstraktion. Hey, das ist aber das Ding, da kommt ihr dann genau in die Leistungsgruppe. Ja, eben. Es ist gar nicht so, dass die Frauen quasi nicht angestellt würden, sondern lieber Männer bevorzugt angestellt werden, sondern es ist so, dass die Lohnhierarchie diesen vermuteten, auf alle Frauen verallgemeinerten Nachteil der Brauchbarkeit gar nicht zu einem, die nehmen wir nicht, sondern die nehmen wir billiger, ausgebaut hat. Das führt dazu, dass es dann Frauenarbeitsplätze gibt, da setzt man gar keinen Mann drauf. Auch wenn es einen Mann gäbe, der sie nehmen würde, da setzt man gar keinen hin. Aber der Einstieg in die ganze Geschichte bleibt immer noch meiner. Weil es gegen die Frauen mit ihrer zweiten, vom Staat durchgezogenen Funktion einen Einwand als Brauchbarkeit fürs Geschäft gibt, müssen sie durch billige Löhne, beim Aufstieg übrigens, durch entsprechendes, sagen wir mal, besseres Überzeugen der Einsteller, müssen sie den Konkurrenznachteil durch Billigkeit ausgleichen und Sonderangebote machen. Punkt. Das ist die Sache. Und da sage ich, wenn jemand sich die Geschichte, von der Kalkulation, wie am Arbeitsmarkt gerechnet wird, her überlegt, kann er nie mehr dafür sein, Gleichstellung bei der Kalkulation als Lohnkost. Bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu sagen, also ist die Kalkulation der Arbeit als Lohnkost die Schande. Und da gerade die gleiche Betrachtung aller Bewerber unter dem Gesichtspunkt, was sie dem Kapitalisten eben bringen für das Geld, das er zahlen muss. Ja, dann muss man ein Kritiker des Lohnsystems, ein Kritiker der Wirtschaftsordnung werden, aber kann doch nicht eine Gleichstellung verlangen, wo eine Ungleichstellung gar nicht stattfindet. Oder wo man anders gesagt, eine Ungleichstellung gerade ein Resultat einer gleichen Einschätzung und Abschätzung als nützliches Geschäftsmittel hervorgebracht hat. Ja, und vielleicht auch noch da. Und das alles gibt's doch längst. Die heutige Karrierefrau beweist durch ihren Lebenswandel, durch ihre Weise, wie sie sich für die Priorität des Berufslebens entscheidet und den Preis, den sie dafür an der anderen Stelle bezahlt, die beweist, dass sie da voll dafür gerade steht. Und dann, und für die und an dieser Stelle, da relativieren sich die klassischen Konkurrenznachteile ganz eminent. Was soll die Frau sonst tun? Nein, was die Frau sonst tun kann, ist, sich den Kritikern des Lohnsystems anschließen. Verstehst du, das kommt euch, das eine kommt dir in der, so wie du argumentierst, kommt dir das eine, Gleichstellung verlangen, kommt dir eminent praktisch und quasi realisierbar im Bereich der Reichweite vor. Aber die Lohnhierarchie kritisieren, das kommt davor wie, das ist die reinste Theorie und das wäre vielleicht sogar irgendwie richtig und einleuchtend, aber das ist doch nichts Praktisches für die Frau. So stellst du das vor. So drehe ich den Spieß mal um. Ja, ein Umsturz unserer Wirtschaftsordnung, der dazu führt, dass die Menschen nicht mehr nach ihrer Brauchbarkeit für die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft nach der Brauchbarkeit für die Leute beurteilt wird. Sie sagt, in so einem System würde dann vergessen werden, sagt sie, du meinst sowas wie, nicht gegen sie in Lohn und Ähnlichem eingewendet werden, dass sie Kinder kriegt. Ja, selbstverständlich nicht. Ich muss wegen des letzten Einwands auf einen vorigen Punkt von Peter zurückkommen. Und er hat geheißen, ist es vielleicht nicht, also er hat es positiv ausgedrückt, es war immerhin die Frage aufgemacht, ist es vielleicht nicht die Unterordnung verschiedenster Individuen unter einen Maßstab, der erstens nichts mit ihren Anliegen und ihren Interessen zu tun hat. Die Geschichte mit der brauchbaren und billigen Arbeitskraft. Das war erläutert. Zweitens, die nicht Rücksicht nimmt, diese Unterordnung, auf die Bedürfnisse, auf die Eigenheiten, auf die Besonderheiten, die Besonderheiten der Frauen so gegen sie in unserem System ausschlagen lässt. An das Argument muss ich dich leider jetzt, selbst wenn es ganz theoretisch klingt, erinnern. Warum willst du denn immer Gleichberechtigung? Es könnte ja sein, dass die Frauen, wenn sie schwanger sind, wenn sie ihre Regel haben oder sonst was, was weiß ich, was in der Natur alles für Unterschiede zugange sind. Es könnte es ja sein, dass sie deswegen eine besondere Berücksichtigung verdient und nicht die Unterwerfung unter den gleichen Maßstaben wie dem anderen. Was sagst du denn dazu? Warum hechelst du denn so nach Gleichberechtigung? Der Peter hat die Antwort gegeben. Nein, weil sie nicht mehr diesem Vergleich unterworfen wird, erhält sie eine Berücksichtigung. Und die hat nichts mit Gleichstellung zu tun. Du bist nicht gleichberechtigt in unserem System, weil du so fragst. Nein, nicht ums Verrecken. Wir würden auch ganz dumme Leute und behinderte Leute und so weiter würden wir miternähren, weil der Reichtum gibt's her und würden nicht sagen, was leistet ihr? Der Kapitalismus tut es aber. Der legt den Maßstab an. Überlegt ihr doch mal den Gedanken nur als prinzipiellen Aufriss. Immerzu Gleichberechtigung. Vorhin war der Witz erläutert mit, was ist eigentlich, wenn an alles, in unserem Fall, das Lohnsystem, die Arbeitswelt. Wenn an dieser Arbeitswelt des Kapitalismus der Maßstab angelegt hat, und wo bleibe ich da als Frau? Unsere Antwort heißt nicht, als Frau bist du unten durch, sondern als Frau wirst du erst einmal gar nicht berücksichtigt. Du bist auch so jemand. Dann fällt dir ein, dass öfters mal etwas gegen dich, zum Beispiel im Lohnsystem, sehr eindeutig, auch in sonstigen Dingen, gegen dich ausschlägt, wobei das Urteil in Anschlag gebracht wird, dass du als Frau so tauglich wie jemand anders nicht bist. Tauglich nicht für, denk dir nichts aus, sondern für die Kalkulationen, für die Grundrechnungsarten, die hier gelten, für die wirst du nicht tauglich genug angesehen. Und was ist das Urteil? Dann siehst du den Kürzeren. Das war seine Erläuterung. Und überspiel die nicht so einfach und fordere jetzt nochmal Gleichberechtigung. Von uns würdest du die nicht kriegen. Aber eine Berücksichtigung in Notfällen allemal. Das macht aber der Kapitalismus mit dir nicht. Die Berücksichtigung soll erläutert werden. Bitte? Ich sag's, ich weiß nicht, ob's hilft. Ich sag's nochmal anders. Im Kapitalismus, der Leistungsgesellschaft genannt wird, obwohl er das gar nicht verdient, wird jeder gemessen an dem, was er bringt. Und zwar nicht überhaupt und nicht der Gesellschaft, sondern eben dem Arbeitgeber mit seinem Geschäftsinteresse, das er hat. Und jetzt bringen's die Kritiker, die entdecken, dass dieses Gemessenwerden gegen sie ausschlägt. Nicht dazu zu sagen, die Latte, an der ich gemessen werde, ist das Gemeine. Sondern zu sagen, ich möchte, dass gleiche Latten an alle angelegt werden. Ja, dass da der Schwächere blöd ausschaut, liegt ja wohl auf der Hand. Klar, das kann man mit den Behinderten machen, das kann man mit den Alten machen und in den Frauen ganz genauso auch, denn wenigstens das Kinderkriegen ist ja keine gesellschaftliche Tat, sondern eine natürliche Angelegenheit. Das ist nun mal etwas, wo jemand nicht gleichzeitig arbeiten kann. Der Kapitalismus sagt dabei ja, das ist dein Problem. Das ist dein privates Risiko am Arbeitsmarkt, dass du mit einem Handicap antrittst. Gegen diesen Standpunkt kann man doch nicht sagen, miss mich genau wie alle anderen. Das tut er ja gerade. Gleichberechtigung. Gut, und unser Gegensatz dazu heißt, war was unklar? Unser Gegensatz dazu heißt, ich weiß auch nicht, es klingt immer so humanistisch. Die alten Sprüche der Kommunisten halt. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinem Bedürfnis. Wenn man schon ein Gegenideal sagen soll. Was einer braucht, dafür soll doch die Wirtschaft da sein. Und nicht dafür, was die Wirtschaft braucht, soll er da sein. Bloß die Umkehrung ist gemeint. So, also das ist jetzt ist aber Schluss, mehr Ausmalerei. Ja, also gut. Ich will eine vorbeugende Sache ins Spiel bringen, die eigentlich denen, die bisher diskutiert haben, einfallen müsste. Und ich möchte sie einfach, damit er dann mit seinem Zeug zurechtkommt, hier erledigen. Es ist die Sache, gibt's da nicht noch was? Verbleibt es denn bei der Anlegerei der gleichen Messlatte? Und bei den darüber erfolgenden Schädigungen der Frauen. Nein, dabei bleibt es nicht. Das ist uns bekannt. Also, dass uns das nicht vorgeworfen wird. Wir wüssten das nicht oder wir hätten es nicht gewürdigt. Wenn in einer Gesellschaft wie der unseren eine Hierarchie existiert, der Chef, der Personalchef, der andere Chef, der Vorgesetzte im Staatsdienst in der Hierarchie dort und so fort, dann ist, obwohl diese Gesellschaft an die Stelle von lauter persönlichen Abhängigkeiten, wie sie meinetwegen bei den Griechen im Mittelalter und sonst wo, könnt ihr euch denken, was ihr wollt, existiert haben, zwar die Form der sachlichen Abhängigkeit getreten. Alles wird mit einem Sachzwang erläutert, begründet und so fort. Aber zugleich existiert mit der Verteilung der Befugnisse in der Hierarchie, im Geschäft wie im Staatsdienst oder sonst wo eine neue Freiheit, persönliche Vorlieben und Abhängigkeitsverhältnisse zu eröffnen, zu stiften, sie geltend zu machen und so fort. Ja, will ich hier sagen als Zwischenbemerkung, wir wissen, dass gerade wegen der existenten Befugnisse, so wie sie oben und unten verteilt sind in allen Etagen, ein Vorurteil, eine Verurteilung von jemandem werden kann und auch wird. Das betrifft den Punkt, der vorhin schon einmal beim Peter vorgekommen ist. Nein, es bedarf nicht des Beweises, dass die Frau wirklich nicht so leistungsfähig wie ein anderer ist. Es reicht der Verdacht, dass diese Frau, wie alle anderen wohl auch, wohl nicht so viel kann. Das sieht man schon in der Schule und so weiter und so weiter. Das Vorurteil erreicht Gültigkeit allein dadurch, dass es einer, der in Amt und Würden ist, anwendet. Das wissen wir. Aber auch hier nochmal die Warnung gegen die Kritiker von dem Referat. Nochmal die Warnung. Dagegen gibt es etwas zu sagen. Im Übrigen habe ich das gerade getan. Was dagegen zu sagen ist. Nur, man kann ja noch weitergehen, man kann es noch radikalisieren und so weiter. Mit der Aufhebung der Vorurteile ist die Wucht, die im Anlegen der Messlatten liegt, erstens nicht beseitigt. Zweitens ist es ein sehr schwieriger Kampf, anderen Leuten ohne ihre Macht zu bestreiten, ihre Vorurteile auszureden. Ist ein sehr schlechter Ansatz, denn die Macht ist mit Interesse verbunden, also muss man sein Interesse gegen den anderen mit den passenden Mitteln ins Spiel bringen. Also auch hier, ja, wir wissen, dass es ganze Abteilungen in die Familie, wird der Peter noch einsteigen, ganze Abteilungen gibt, wo die bloße Befugnis, über die einer qua Amt, qua Berufskarriere verfügt, einer Frau wegen eines Vorurteils das Genick brechen kann. Ja, aber jetzt muss man sich fragen, was wollen die, 20. Jahrhundert ist, alles Mögliche, Hexenverbrennungen, alles Mögliche soll vorbei sein, ach Gott, sind wir modern. Warum ist in dieser Gesellschaft das Usus? Warum ist das Gewohnheit, dass Frauen, und jetzt sage ich es mal ganz pointiert, nur aufgrund eines Vorurteils die Lizenz zu diesem oder jenen entzogen wird? Fragt euch mal, ob nicht die Erklärung, die ich jetzt anfangs gegeben habe in diesem Zwischenspiel, ob die nicht nötig ist als Antwort darauf. Ansonsten verfällt man tatsächlich auf den Irrglauben, dass die ganze Misere, die den Frauen angetan wird, an nichts anderem hängt, als an dem verrohten Verstand, an den paar dummen Einfällen von ein paar Mannsbildern. Wenn es das nur wäre, dann wäre euer Kampf als Feministinnen ein Klacks. Dann müsstet ihr einfach nur sagen, bäh. Die würden sich immer blamieren, wenn da nicht eine materielle Macht, ein ganzes System, nenne ich es mal, von Funktionen, von Berechtigungsausweisen in der Hierarchie der Berufe, schon in der Konkurrenz in der Schule und so weiter dahinter stünd, dann wäre ein bisschen Frechheit von Seiten der geschädigten Frauen tatsächlich schon das Mittel, um das abzustellen. Die anderen würden sie einfach blamieren. Sie würden mit ihren Vorurteilen blöd dastehen. Der Gegensatz dazu, ich wiederhole ihn nochmal, heißt, die Vorurteile gewinnen nicht Urteilskraft, Verfügungsgewalt dadurch, dass sie von Männern kommen, sondern dadurch, dass sie mit Amt und Würden versehen sind. Also passt auch hier auf, damit das hier noch hinterher kommt, dass irgendwie der Sexismus und sonst was und sonst was. Das geht bis in die Ebene, meine ich damit auch erledigt zu haben, der Grabscher im Büro und so weiter. Ja, auch das meine ich damit erklärt zu haben. Da wird eine Sekretärin abverlangt, sie solle dem zu gefallen sein. Und der ganze Umstand heißt eben Abhängigkeit von seinem Urteil. Abhängigkeit von seinem Wohlwollen, wie die Arbeit aussieht, ob sie überhaupt behält und so fort. Und übrigens, der Depp, der kommt nie drauf, dass er ein so feiner Max ist und deswegen müsste ihn die Sekretärin mögen. Sondern der kommt überhaupt nur auf die Erfindung, dass er ein Recht auf diese Frau hat, von seiner Stellung. Das hat nichts mit seinem Geisteszustand in dem Sinn zu tun, dass er sagt, Frauen sind halt so Lebewesen. Nein, der sieht genau die Frau als das, was sie ist in dieser Gesellschaft. Ist sie willfährig nach dem, was mir zu Gebote steht? Als Chef, als Mann, als Ehemann oder sonst was. Auch hier noch möchte ich das alles erledigt haben. Ich hoffe, Peter, es war keine Verlängerung. Nur zum Bedenken. Knüpf nochmal da an. Wenn die Vorurteile so hartnäckig sind, dann muss es doch einen Grund für sie geben. Andersrum, die wären ja den Leuten auch leicht auszureden, sie wären ja befreit von einem sinn- und grundlosen Hindernis, meinetwegen der allgemeinen Benutzung der Menschheit. Wenn es aber einen Grund dafür gibt, muss ich mich schon dem Grund zuwenden und nicht verstärkt das Vorurteil bekämpfen. Jetzt hat die Frauenbewegung was rausgebracht, dass dieses Vorurteil hartnäckig ist. Dem stellt sie sich ja. Aber die stellt sich dem genau auf die falsche Tour. Das Vorurteil ist hartnäckig, das Vorurteil ist universell, soll heißen, geht durch alle Lebensbereiche durch, und das stimmt ja auch. Und die Frauenbewegung stellt sich dem Vorurteil und seiner Allgemeinheit und seiner Hartnäckigkeit, nicht aber dadurch, dass sie auf den Grund geht, sondern dass sie die Allgemeinheit und die Hartnäckigkeit selber zu einem System erklärt. Die Frauenbewegung hat aus der Kritik, dass da eine ungleiche Behandlung stattfindet, ein System gemacht und das System heißt Patriarchat. Patriarchat, das ist unmittelbar, das ist nichts anderes als die Idee, dass das Vorurteil ein Prinzip hat oder dass das Vorurteil aus Prinzip betätigt wird. Es ist das Gegenteil von einem Grund, weil es nämlich dasselbe nochmal ist. Was ist das Patriarchat? Die Benachteiligung der Frauen. Naja gut, das war ja das Faktum. Was ist ein neues Patriarchat? Ja, es ist die prinzipielle, die grundsätzliche, die allgemeine, die immer wieder stattfindende Benachteiligung der Frauen. Was? Die Herrschaft der anderen, der Nichtfrauen, der Männer. Also er hatte Behauptung, das Patriarchat existiert nicht. Etwas dergleichen gibt es nicht. Es ist eine Erfindung der Frauenbewegung, die sich mit dieser Universalisierung des grundlosen Vorurteils sowas ähnliches wie ein Grund fürs Vorurteil geschaffen hat. Erst diese Logik ist es, die Universalisierung der ungerechten Behandlung ist es, die der Frauenbewegung alles gleich werden lässt, nämlich alles als Dokument eben dieses prinzipiellen negativen Verhältnisses der Männer zu den Frauen deuten lässt. Erst auf dieser Stufe, erst auf diesem Gedanken werden Sachen, die so verschieden sind wie Frauen sind keine Chefärzte und Frauen sind in Leichtlohngruppen, Sachen, zwischen denen Welten sind, wo man fürs eine wirklich nicht sein kann, dass partout die Frauen die Chefärzte werden müssen. erst auf dieser Stufe wird ihnen das alles das Gleiche und wird von der Betrachtung der Religion, Gott ist männlich, zur Hausfrauenarbeit, zur Rolle der Frau in der Familie, zur Rolle der Frau in der Gesellschaft, alles wird das Gleiche unter einem einzigen Gehalt, nämlich ganz allgemeine, grundsätzliche Benachteiligung oder Schlechterstellung. Wer sich diese Theorie zu eigen macht, die übrigens nicht bewiesen wird, sondern die wird durch ihre Universalisierbarkeit belegt. Das ist das, wovon wir vorhin geredet haben. Schauen wir in die Grammatik, schon wieder Sexismus. Schauen wir in die Religion, schon wieder männlich. Schauen wir, wohin auch immer. Das ist die Technik. Keine Feministin wird je beweisen, was das Prinzip des Patriarchats ist, wie das funktioniert, wie man von dem Phänomen zu dem Prinzip kommt. Sondern sie betätigt den Standpunkt und belegt ihn durch die Universalität. Wo man hinschaut, in der Literatur, in der Kunst, was auch immer, überall findet man, wenn man so hinschaut, dieses. Wer sich das Problem zu eigen gemacht hat, der hat ein sehr ideelles Programm sich zurechtgelegt. Ein Programm, welches gegen einen ganz grundsätzlichen und allgemeinen, aber auch wieder bloß Ungeist kämpft. Wer ist der Schuldige? Niemand Bestimmtes, aber alle Männer sollen sich getroffen fühlen. Es gibt da keinen Zweck, den sie verfolgen, der deswegen abzulehnen wäre, sondern ihr männlicher irgendwas, dass sie da nicht problembewusst genug sind, ist es. Die Stellung, die damit eingenommen, der Angriff, der damit gemacht ist, ist zu einer solchen, der hat von seinem Inhalt her gar keine Alternative mehr, als moralische Heuchelei zu betätigen und zu provozieren. Der Kampf gegen den Ungeist des Patriarchats ist eine Geschichte, die bewegt sich nur noch auf Symbolfeldern und die verlangt auch nichts anderes, als was nach der Logik von Schuld und Sühne sich eben gehört. Logik von Schuld und Sühne geht so, also wirklich viele Diskussionen mit feministischen Frauen, wie beim lieben Gott, den reuigen Sünder haben sie lieb. Da gehört dazu, dass man bekennt, dass man Vergewaltigungsfantasien hatte. Wenn man es bekennt und sagt, dem schwört man jetzt ab, dann ist man in Ordnung. Verstockt ist derjenige, der sagt, habe ich eh nie was mit zu tun gehabt. Liegt aber in der Natur der Sache, das Patriarchat als grundsätzlich falsche Einstellung der Männer, aber auch bloß als Einstellung, ja wie bekämpft man das? Man verlangt von jedem Mann ab, dass er dieser Einstellung abschwört. Also unterstellt man ihm erst, dass er sie hat. Also soll er abschwören, also muss auch er zugeben, dass er sie hat. Also muss er abschwören. Schwört er ab, stellt sich logischerweise die Frage der Glaubwürdigkeit seiner Buße. Ist ganz unvermeidlich, weil man hat ja kein wirkliches Objekt mehr, man hat keinen wirklichen Zweck mehr, man hat keinen wirklichen Gegner mehr, sondern einen Ungeist, der bekämpft wird. Das war die Theorie des Patriarchats und der allgemeine Kampf gegen den Ungeist ist sowas wie der Ersatz für das Auffinden des Grundes und die Beseitigung oder die Bekämpfung von dem Grund. Es ist eine andere Art Grund und damit logischerweise eine andere Art Kampf. Gehen wir auf die zweite Seite. Die Frauenbewegung hat noch einen zweiten Ausgangspunkt, nicht die ungerechte Behandlung in der Arbeitswelt, sondern die Subsumption der Frau unter die Familie. Den Ausgangspunkt kann ich verstehen und mitmachen. Der Ausgangspunkt heißt, das ist das Leben der Frau. Einen heiraten, und dann das Leben lang an ihn gekettet sein, wurscht wie lang die Liebe hält. Kinder kriegen, mit dem Gehalt des Mannes, eventuell dem eigenen dazu verdienten, darauf verpflichtet sein, für diese Kinder aufzukommen. Aus der eigenen Liebe erst ein juristisches Verhältnis zum anderen Mann gemacht, also zum anderen, zum Mann gemacht. Dann ein juristisches Verhältnis gegenüber dem Staat, mit dem Kinderkriegen eingegangen und dieser Pflicht genügen. Naja, und Kinder aufziehen, angehängt sein und irgendwann ist das Leben rum. Da kommt jemand und sagt, das soll sein. Die Seite, gut, wird verstanden. Auch die Seite, und dann verdient der Mann das Geld, und dann hängt man von ihm ab, und dann erlauben die sich einiges. Aus der eigenen Liebe erst ein juristisches Verhältnis zum anderen Mann gemacht, also zum anderen, zum Mann gemacht, dann ein juristisches Verhältnis gegenüber dem Staat, mit dem Kinderkriegen eingegangen und dieser Pflicht genügen. Naja, und Kinder aufziehen, angehängt sein und irgendwann ist das Leben rum. Da kommt jemand und sagt, das soll sein. Die Seite, gut, wird verstanden. Auch die Seite, und dann verdient der Mann das Geld. Und dann hängt man von ihm ab. Und dann erlauben die sich einiges. In einer Welt der Ehe, wo das Verhältnis der Liebe sowieso verrechtlicht ist, nämlich zu einem Anspruch beider gegeneinander gemacht worden ist, macht der Mann was? Na, er klagt den Anspruch ein. Manchmal modernerweise mehr moralisch, also ziemlich ungenießbar. Altmodischerweise mehr brachial. Und übrigens, die Frau tut genau dasselbe von ihrer Position aus gegen den Mann. Auch er soll, was keiner kann, dem anderen das ganze Leben sein. Auch er soll der Frau das Glück bringen. Und auch sie hat ihre Techniken, wie sie diese Verpflichtung einklagt. Na klar, dass das die Hölle wird, braucht man sich nicht wundern. Auch hier eine Frage nach dem Warum ist bei der Frauenbewegung nicht das treibende Motiv gewesen. Die Frage nach dem Warum würde sie nämlich darauf stoßen müssen, dass man zum Lieben nicht heiraten muss, dass es Heiraten also eine öffentliche Benutzung des Liebesverhältnisses ist, dass da vom Staat her was an den reinen Zufall der Neigung geknüpft ist wird, was weit über Zufall und die Vergänglichkeit der Neigung hinausgeht, nämlich ein Pflichtverhältnis. Auch da hätten Sie sich fragen müssen, ja, warum will denn der das? Warum soll man denn das machen? Warum soll man denn diese Pflicht eingehen? Und sich an der Stelle, eine der wenigen staatlichen Zwänge übrigens, denen man tatsächlich entgehen kann, sich an der Stelle nach dem Interesse erkundigen, den es an der Institution gibt. Und das Interesse heißt, die Familie ist die Keimzelle des Staats. Sie ist auf der einen Seite die erste Sozialversicherung, die es überhaupt gibt. Nämlich zwei Menschen bilden eine Wirtschaftseinheit. Müssen also mit ihrem jeweiligen Einkommen immer für den anderen aufkommen. Das Einkommen reicht schon für den einen nur knapp. Also ist es Teilen mit dem anderen eine Geschichte, die man nicht aus Freiheit und Überfluss macht, sondern die erzwungen sein will. Dafür tritt der Staat ein. Die Ehepartner haben mit ihrem Einkommen Pflichten gegeneinander. Zweitens, die Keimzelle des Staates, es ist der Nachwuchs an Menschenmaterial, um den es einer Nation eben geht. Und das ist gerade in unserer Bundesrepublik total unübersehbar, wie scharf die da hinterher sind. Wie sehr sie, das Gebären können sie nicht befehlen, aber bemüht sind die Moral dessen, dass Kinder kriegen und gebären eine Lebenserfüllung sei. und wichtig für uns alle, wie sehr sie diese Moral zu fördern bemüht sind. Auch da, es blieb einem gar nichts anderes übrig, als sich um den Grund zu kümmern und in dem Sinn dafür Verhältnisse zu sein, in denen der Staat ja nicht sein eigenes Volk für seine eigene Verewigung benutzen will. In denen eben das Interesse nichts gilt, dass der Staat auch morgen noch über 60 Millionen, wenn es irgendwie zu haben ist, gebieten kann. Die Frauenbewegung hat an dieser Stelle eigentlich von Anfang an einen anderen Standpunkt eingenommen. Sie hat nämlich die Rolle, die die Frau in der Familie spielt, gar nie als solche kritisiert. Frau und Mutter, Ehefrau und Mutter, ist nie in dem Sinn Gegenstand der Kritik geworden. Vielleicht ganz am Anfang der Frauenbewegung. Da hat es Frauen gegeben, die haben gesagt, ach scheiß drauf. Wir werden einfach keine Ehefrauen und keine Mütter. Wir entziehen uns dem. Die haben am ehesten noch quasi von einem Vergleich dessen, wie sie sich ihr Leben vorstellen, mit den Verpflichtungen, die man eingeht, wenn man heiratet und Kinder kriegt, gesagt, nein, da gebe ich mich gar nicht hinein. Aber als Frauenbewegung allgemein gibt es die Sache gar nicht. Als Frauenbewegung allgemein gibt es eine Kritik, die geht ganz anders. Die heißt, die Frau, die Ehefrau und Mutter gilt in der Gesellschaft nicht als richtiges, vollwertiges, selbstständiges Gesellschaftsmitglied. Die Kritik geht auf die Unterbewertung der Hausfrauenrolle. Denkt an die Forderung, ein Hausfrauengehalt. An die Unterbewertung der Mutterrolle, an, auch das wieder, an die ungleiche Teilung der Pflichten in der Familie zwischen Mann und Frau. Das sind auch nicht die Pflichten das Thema und das Problem, sondern die Teilung derselben. Die Kritik der Frauen hat sehr wohl ihren Ausgangspunkt darin, dass die Frauen in diesem Verhältnis der Ehe in der bürgerlichen Gesellschaft nicht so ganz vollwertige Gesellschaftsmitglieder sind. Die Ehefrau, naja, das kennt man dann, die Kritiken gehen dann auch so, sie trägt seinen Namen, sie hängt an seinem Gehalt, sie ist in der Gesellschaft nur per Familie. Bloß das Ziel der Kritik hieß nicht die Aufhebung dieser Rolle, sondern das Ziel der Kritik hieß, es ist eine Schande, dass man in dieser Rolle keine vollwertige Anerkennung als Gesellschaftsmitglied genießt. In der Hinsicht hat sich einiges getan. In der Hinsicht hat sich vieles getan, in dem Sinn nämlich, dass die Moral, was ich da ganz anfangs im kleinen Hörsaal als das Leitbild angesprochen habe, das Leitbild, dass die Frau bloß als Frau und Mutter eine glaubwürdige Selbstverwirklichung hinkriegt. Es hat sich einiges getan, das Leitbild hat sich verändert. Ja, sie darf auch im Beruf stehen, sie darf auch das als ihr Leitbild wählen. Und der Witz an dem Resultat heutzutage besteht darin, dass quasi die Liberalisierung des Leitbilds die Kritik, wie soll man sagen, zum Schweigen gebracht hat. Vor 20 Jahren haben viele junge Frauen gesagt, ich heirate nicht, das will ich nicht. Und damit ist was verallgemeinert worden. Wohngemeinschaftswohnen, ledig sein, ist verallgemeinert worden. Der Staat richtet sich gerade darauf ein und verrechtlicht nun dieses Verhältnis. Und in dem Maß, in dem gewissermaßen der moralische Imperativ Das Leben hat darin zu bestehen, dass man heiratet und Kinder kriegt, in dem Maß, in dem der moralische Imperativ abnimmt. Ist die Kritik der Frauen auch harmloser geworden? Und es findet wieder das freiere Bekenntnis zur Umkehrung statt. In dem Maße, in dem das Leitbild nicht mehr heißt, du musst heiraten, kann man wieder viel freier heiraten. In dem Maße, in dem Treue zum Beispiel nicht eine die Knechtstugend der ohnehin angehängten Hausfrau ist, kann eine junge Generation viel lockerer wieder sagen, ich stehe auf Treue und nunmehr durchaus alle Elemente des alten Frauenbilds, insofern als es frei und selbstgewählt ist, wieder ergreifen, als darin verwirkliche ich mich. Die Kritik entlarvt sich damit in einer Hinsicht. Die Kritik war eben nie eine Kritik der Rolle, die man spielt, sondern tatsächlich eine Kritik der Anerkanntheit dieser Rolle und quasi eine Kritik aus beleidigtem Freiheitsbewusstsein. Ist die Rolle anerkannt und das frei gewählt sein der Rolle dem Individuum überlassen, wird durchaus diese Rolle, von der ich gut verstanden hätte, wenn man sich gegen sie aufbäumt, wieder frei ergriffen. Deswegen, ich mache dann mal einen Punkt und komm erst in einem weiteren Schritt zu, wenn sich die Frauen als Korrektur der falschen Welt auffassen. Also die Welt braucht den Frauenstandpunkt, wollte ich später noch machen. Bloß hier erstmal ein Abschluss an der Stelle. Dieser letzte Übergang, von dem ich geredet habe, und der existiert inzwischen wirklich als, jeder anerkennt die Frauen, diese Geschichte mit dem Erbezeugen, was ich am Anfang gesagt habe, hat auch auf der anderen Seite das mit sich gebracht, dass der Frauenstandpunkt selber gewissermaßen weniger verbissen wird. Also um es vom Zeitungsstand her auszudrücken, die Auflage von Emma geht zurück und die von Cosmopolitan nimmt zu. Wenn man die zwei Zeitungen vergleicht und fragt, was steht denn in der einen, was steht in der anderen? Die Themen sind irgendwie dieselben. Die Frau, wie verwirklicht sie sich selber? Wie steht die Frau in der Welt? Wie ist ihre Beziehung zum Mann? Wie ist ihre Beziehung zu Freunden? Wie soll man sich selber herrichten? Lauter so Zeug. Nur, die zweite Zeitung, die modernere, Cosmopolitan, nimmt alles etwas lockerer. Das ist der ganze Unterschied. Man steht da wegen drüber und es ist halt auch so ein Thema, mit dem er sich befasst. Aber es verliert das Verbissene, das Kämpferische. Ja, und es kommt eben davon, dass ein beleidigtes Freiheitsbewusstsein dann, wenn es gewissermaßen bloß durch die öffentliche Moral attestiert kriegt, nein, es darf sich schon als frei herausgesucht auffassen, was es, das Individuum, als Rolle übernimmt, dass dieses beleidigte Freiheitsbewusstsein sich darüber durchaus befriedigt und beruhigt. Deswegen mein Einstieg mit die ganzen Ehrbezeugungen haben die Frauen gekriegt, sonst nichts. Soll es das gewesen sein? Jetzt sollte die Theorie heißen, ja, irgendwie war der Protest von einer Art. Die Diagnose der Situation, die Kritik der Verhältnisse war von einer Art. Dass diese Kritik sich damit auch irgendwie befriedigt sehen kann. Zugleich selbstverständlich aufrechterhalten des Verdachts, dass sie doch nur billig befriedigt worden ist, das gehört immer dazu. Heute hat mir jemand erzählt, dass er Frauenvollversammlung gewesen ist. Da hat der Münchner Frauenbeauftragte in Amt und Würden gesetzt und deren Aktivität heißt, sie will nach sublimen, gar nicht bemerkten Diskriminierungen der Frauen an der Universität forschen. In dieser Fassung ist endgültig, wie soll man mal sagen, der Verdacht unwiderlegbar geworden. Frauen sollen sich zusammentun, um sich die Frage zu stellen, ob es nicht Diskriminierungen gibt, von denen sie gar nichts merken. Ja, wer sich der Frage widmet, der kann gar nicht anders, als einerseits fündig werden und andererseits weitersuchen. Gut, ich mache an der Stelle mal am Punkt. Was jetzt offen ist, ist die Geschichte mit die Welt soll an der Frau genesen. Das ist wirklich noch ein neuer Gedanke. Sprachreformen, die billige Ehrung, das zweite, angesprochen wurde da Wahlrecht und das Recht auf Ausbildung, als zweites die Sache mit der Diskriminierung nochmal, manche Diskriminierungen merkt man nur, wenn man das nötige Bewusstsein hat. Beispiel gemischte Schulklassen. Zum ersten, Wahlrecht und Ausbildung haben die Frauen erreicht. Okay, haben sie. Durch ihren Protest? Nein. Es hat sich wirklich was verändert mit der Rolle der Frau. Bloß. Wodurch kommt es? Wodurch kam das? Nein. Es hat einfach eine entsprechende größere Nachfrage nach Arbeitskräften gegeben. Es hat eine Ausweitung des Schulsektors gegeben. Und übrigens, schön historisch, ne? Vor dem Aufblühen der Frauenbewegung. Es ist mehr so, dass das Aufblühen der Frauenbewegung ein Produkt der Ausdehnung des Bildungswesens ist und nicht umgekehrt. Es ist nicht so gewesen, dass die Frauenbewegung machtvoll und rücksichtslos in den 50ern und 60ern für eine Erweiterung der Ausbildungsinstitutionen gekämpft hätten, sodass sie dann endlich in die Oberschulen konnten, sondern es ist so, dass die Verallgemeinerung dessen, dass Frauen Oberschulen abwickeln und studieren, ein Produkt des Bildungsbooms oder der Bildungsausweitung der zweiten Hälfte der 60er und 70er Jahre ist. Und erst diese Entwicklung hat umgekehrt bei den Frauen die Aktiven der Frauenbewegung hervorgebracht. Die sind nämlich Produkte dieses Bildungswesens, die ihren eigenen Aufstieg als erkämpft auffassen. Der Sache nach aber, wie sollten, nimm's doch mal einfach so, wie sollten denn eigentlich der Anspruch, meinetwegen als eine Tafel hochgehalten, meinetwegen als eine Demonstration, wie sollten eigentlich der Anspruch, Bildung für Frauen, wie sollten der wirklich eine Nation dazu bewegen, Frauen auszubilden? Wenn sie die nicht braucht, die Nation, dann wird sie gerade wegen dem Schild und der Demonstration und der Unzufriedenheit den Frauen zu Willen sein. Die Bundesrepublik ist doch auch anderen Standpunkten nicht zu Willen, die es gerne hätten, dass man meinetwegen Stahlarbeiter Arbeitsplätze macht, bloß weil es Stahlarbeiter gibt, die Arbeitsplätze möchten. Da geht es doch auch nicht. Wenn es geht, wenn es aufgeht, wenn die Frauen wirklich in die Bildungsinstitutionen, und es nicht nur als einzelne Individuen, das hat es ja immer schon gegeben, sondern als ja, massenweise, wie heutzutage halt zu 50% ungefähr in den Oberschulen vertreten sind, dann kommt es davon, dass das Schulwesen eben so umgestaltet worden ist, dass da so viel rein können, weil die Nation meint, es braucht sie. Da ist sie gar nicht gefragt worden, weder von den Frauen noch sonst von wem. Das braucht sie, und die ganze Veränderung der Rolle der Frau, die gelobt wird, ist doch nichts anderes als die wirklich, die letzten Endes die Durchsetzung der Doppelbelastung. Eines ist beseitigt worden. Die alte klassische Hausfrau, ne, existiert heute entweder als Vorsitzende eines kinderreichen Haushalts, also in der brutalsten Subsumption, das ist dann auch gleich Armut und zwar richtig und nicht normal, oder aber existiert die nur Hausfrau als die Frau eines echten Besserverdienenden. Ansonsten gibt es die Nurhausfrau einfach nicht mehr. Die Nurhausfrau ist beseitigt worden, die Frau arbeitet und ist Hausfrau dazu. Das ist die Veränderung, die in der Welt wirklich eingetreten ist. Und das bisschen Veränderung in der Moral, dass die Frau dann sich auch als selbstständig erweist, weil sie ja ein eigenes Einkommen hat und wenn es kleiner ist als das des Mannes. Dass die Frau zur größten Not die Scheidung haben kann, weil sie zur größten Not eben die Kinder beaufsichtigt und in die Arbeit geht. Dass die Frau daher auch eine gewisse Veränderung des Umgangs mit dem Mann und umgekehrt durchgesetzt hat. Alles das ist kein Produkt einer Umwertung, die irgendwer angemahnt hat, sondern ist ein Produkt der Einbeziehung der Frauen in die Arbeitswelt. Und das einfach als Plus, als Vorteil aufzufassen, halte ich für einen Fehler. Wenn, dann muss man sagen, hier liegt da Preis und Leistung vor. Jawohl, es stimmt, die Frauen sind zum allergrößten Teil im Allgemeinen in die schlechten Berufe eingegliedert worden. Sie sind insoweit aus dem Gefangensein im bloßen Familiendasein herausgekommen. Aber um welchen Preis? Um den Preis, dass sie die Notwendigkeiten der Familie außerdem noch abwickeln. Also das zum Thema Fortschritt, das zum Thema, da ist ein Vorteil zu sichten. Eine Veränderung vielleicht, klar, aber von Vorteil weiß ich nicht, wie man da reden kann. Naja, lass mal das Eck mal, warum Sie sich durchgesetzt haben mit Ihrer Forderung. Da will ich sagen, da gilt nach wie vor das, was ich vorhin dazu gesagt habe. Mal auf die andere Ecke. Dafür haben Sie gekämpft. Fürs Wahlrecht. Zauberschmann. Halt, kommt halt auch wieder bloß aus Gleichstellung. Jeder Scheiß, den die Männer haben, müssen die Frauen auch haben. Ausgerechnet wählen. Ausgerechnet ein Kreuzler malen und damit irgendwen ermächtigen, dass er über einen die nächsten 4 Jahre wieder regiert. Ausgerechnet sich durch ein Kreuz von der Mitbestimmung, von dem Anspruch, dass man die Politik mitregelt, sagt man da, befreien. Also ein Abdanken. Ausgerechnet das, naja, weil es die Männer halt gehabt haben. War jetzt bloß noch zu Wahlrecht. Ja. Also sie findet, wenn die Frauen heute sich zur Familie bekennen, dann könnte man nicht sagen, das wäre einfach, ja halt die Konsequenz daraus, dass wenn ein beleidigtes Freiheitsbewusstsein sich meldet und quasi bloß ideologisch befriedigt wird im Sinn von, ja ihr habt es euch raussuchen dürfen, ja, das ist dann genau das, was es vorher gemacht hat, wieder macht, aber halt jetzt als eigenes. Das, meint sie, einfach wäre zu einfach. Mehr habe ich ja gar nicht als Kritik rausgehört. Da macht man es sich zu leicht, wenn man es so sagt. Wenn man so sagt, das Feigheit, so kann man eigentlich nicht kritisieren. Du sagst, du hättest gleich sagen können, das glaubst du nicht, du sagst aber nicht warum. Ja, ich höre aus deinem Reden auch bloß raus, dass du das bestätigst, was ich gesagt habe, nämlich wenn die das selber wählen und frei wollen, dann weißt du gar nicht, wie es sie kritisieren sollst. Ich will ja bloß sagen, dass Frauen das selbstbewusst sind. Also du sagst ungefähr sowas wie, ja, wenn Frauen heutzutage das selbstbewusst machen, dann ist es doch gut. Und da möchte ich sagen, ja, ungefähr das wollte ich sagen, aber als Kritik. Wenn man irgendwann mal davon ausgeht, dass die Rolle der Hausfrau und Mutter eine beschissene Rolle ist, das war der Ausgangspunkt, da ist protestiert worden, da haben die Frauen gesagt, mein Bauch gehört mir. Ich mache die Kinder nicht, wenn sie der Staat will. Und da steckt da eh schon die halbe Miete drin, der halbe Fehler. Es war nicht einfach das und dann will ich mein Leben gestalten und das mache ich anders und gegen die Verhältnisse, die mir das aufzwingen. Sondern es war schon die halbe Geschichte von, ich will selber, bleib mir da, Konrad, ich mach bloß meinen Satz fertig. Ich will selber den Zeitpunkt bestimmen, wann ich die Kinder kriege. Naja gut, jetzt wird das allgemein moralisch üblich, dass man das tut. Jetzt machen sie es halt wieder. Bei mir, was mich betrifft, bleibt doch die Kritik dieser Frau- und Mutterrolle, die bleibt doch bestehen. Die Kritik dieser Rolle hängt doch nicht davon ab, dass jemand sagt, okay, ich will's auch oder ich will's nicht. Die Rolle bleibt doch gleich beschissen, ob jemand sagt, gut, ich betrachte es für meine Selbstverwirklichung, oder ob jemand sagt, ich betrachte das als eine Selbstentäußerung. Die Frauen aber nehmen es genau umgekehrt. Die sagen, wenn ich es als Selbstverwirklichung betrachten kann, geht die Sache in Ordnung. Sonst geht sie gar nicht in Ordnung. Diese Abtrennung machen die. Und das war das, was ich mit der Rede Freiheitsbewusstsein gemeint habe. Gut, ich mache was Schluss. Das war es eigentlich schon zu dem Punkt. Ich wollte mal noch einen anderen Punkt erwähnen, der vielleicht die vorherige Debatte wenigstens noch ein bisschen einordnet, wenn vielleicht auch nicht besser klärt, aber vielleicht nützt die Einordnung auch was. Das Ethos dieser feministischen Kritik und dass sie auch so haltbar ist und richtig eine Begleiterscheinung der bürgerlichen Gesellschaft. Und man kann auch die Hand dafür ins Feuer legen, solange es die bürgerliche Gesellschaft gibt, wird es diese feministische Begleitung dazu auch geben. Das Ethos dieser Kritik entstammt der Vorstellung, hier hätte man es doch mit einer Gesellschaft zu tun, in der sich die Karrieren und die Erfolge der Mitglieder nach nichts anderem richten sollen als nach ihrem persönlichen Leistungsvermögen, eben nach dem Erfolg, den sie für sich zustande bringen. Das ist das bürgerliche Vorurteil über die eigene Gesellschaft. Und von daher entsteht natürlich eine große Empfindlichkeit, und gar nicht mal nur bei den Betroffenen, auch bei Begutachtern des ganzen Geschehens, bezüglich der Frage, ist es denn auch wirklich bloß, und jetzt übersetze ich es schon, die Konkurrenztüchtigkeit. Konkurrenz habe ich jetzt dazu gesagt. Jeder Idealist dieser Gesellschaft lässt das natürlich raus und lässt Tüchtigkeit stehen. Ist es denn wirklich bloß die Tüchtigkeit, nach der Status, Lebenserfolg, Lebensglück, Karriere und so weiter eines Menschen in dieser Gesellschaft sich bestimmen? Da ist es trivial, fast bei jedem Mitglied dieser Gesellschaft draufzukommen, nein, es ist was anderes. Denn das, was da Tüchtigkeit heißt, ist ja, jetzt mache ich die Übersetzung, ist ja Konkurrenztüchtigkeit. Das ist der Versuch, sich zu bewähren an Maßstäben, die von ganz woanders her als aus dem individuellen Leistungswollen und Leistungsvermögen und Vergnügen und sonst was herkommen. Das ist die Abteilung, die der Peter immer angesprochen hat mit Berufshierarchie zum Beispiel oder die Hierarchie der gesellschaftlichen Positionen, die man da erreichen kann, die Hierarchie des Geldes und so weiter und so fort, Arbeitgeber, Arbeitnehmer war vorhin mal angedeutet. Das ist auf der einen Seite sind die Kriterien, wo man sich auch mal fragen sollte, soll man sich denn ausgerechnet vor denen gleichmäßig bewähren? Das ist die Wahrheit über die bürgerliche Gesellschaft. Und die Wahrheit über die Mitglieder, die da Karriere machen oder auch nicht. Ja, wenn man an denen das Ideal der Tüchtigkeit aufmacht, Konkurrenz rauslässt, immer bloß ein Ideal von Tüchtigkeit und sich dann fragt, ist das, was die Individuen in dieser Gesellschaft erreichen, denn wirklich bloß nach meinen Vorstellungen von idealer Tüchtigkeit und einer dadurch hergestellten Hierarchie der Leute zustande gekommen? Da wette ich dafür, da entdeckt man an jedem in dieser Gesellschaft ein Missverhältnis. Sowohl bei denen oben wie bei denen unten, und das ist furchtbar leicht. Womit hat denn der Kohl sein Zeug verdient? Ja, wenn man Konkurrenz unterstreicht. Konkurrenz in der politischen Partei. Konkurrenz in der Tüchtigkeit darin, andere Leute niederzumachen, Intrigen einzufädeln, Leute auf seine Seite zu bringen. Das ist die Tüchtigkeit eines Politikers. Ja, die hat er an den Tag gelegt. Aber man möchte ja immer noch was anderes von denen da oben glauben. Tüchtigkeit in Sachen Geist, nicht birnenförmig, sondern durchblickend, sitzt nichts aus, sondern packt alles an. Na ja, wenn man mit solchen Maßstäben daherkommt, stellt man auch oben fest, meinem Ideal von einem Kanzler entspricht der nicht. Genauso unten. Wer hat denn das verdient? Hat denn die Hausfrau das verdient, dass sie außerdem noch morgens von 8 bis 11 bei Zengelmann die Kasse bedient? Na, so eine gute Frau und so nette Kinder, die dürft es eigentlich nicht. Das kann man bei allen entdecken. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, es ist richtig doch ein sehr affirmatives Verhältnis zu dieser Gesellschaft, zu den Kriterien, nach denen sie sich sortiert. Wenn man mit einem Pauschalverdacht auf die Resultate der Konkurrenz lossteuert und sagt, hier steckt irgendwie überhaupt, aber jetzt nicht in der Hierarchie selber, sondern in der Verteilung der Individuen auf sie, ein genereller Wurm. Und dieser Wurm, der ist hier gerade beim Feminismus so klar zu bezeichnen in seiner Einfältigkeit. Weil diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau in der Anwendung der bürgerlichen Gesellschaft, so wie es der Peter vorhin erklärt hat, so etwas ist wie ein unausrottbarer Rest von Rassismus, mitten in einer Gesellschaft, die sich doch eigentlich auf die bloßen Ideale der Tüchtigkeit, eben der Konkurrenztüchtigkeit, verpflichtet hat. Aber mehr ist auch nicht dran, als überall diesen Überrest, den wirklichen oder den vorgestellten, den per Verdacht vermuteten Überrest von Rassismus in dieser Gesellschaft zu verfolgen, alles unter dem Ideal, das diese Gesellschaft von sich selber hat. Und zwar ist das ein verlogenes Ideal. Eigentlich ginge das von A bis Z eben nach diesem Kriterium der Tüchtigkeit. Deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass das kennzeichnet gerade diesen Rassismusverdacht, dass er sich von den Befunden, die es in dieser Gesellschaft durchaus auch gibt, dass er sich von denen trennt und quasi die Apartheid in unserer Gesellschaft entdecken will, wo sie partout erstmal überhaupt nicht offenkundig ist. Wo man sie aber dann natürlich per Verdacht auch wieder vermuten kann. Das lässt sich dann ja sogar noch in der Sprache feststellen, haben wir vorhin oben in dem anderen Hörsaal ja durchexerziert. Das ist das, was der Peter gesagt hat, dieser Verdacht, das ist klar, der wird ebenso fündig, wie er immer zu dem Auftrag führt, weiter zu fahnden. Weil das ist eine Fahndung, eben, nochmal, das hängt dran, dass es dieses bürgerliche Ideal, das Ideal dieser Gesellschaft über sich selber gibt, wie lupenrein sie nichts anderem folgen dürfte als den Konkurrenzmechanismen. Und solange es dieses Ideal gibt, gibt es den dazugehörigen Verdacht, dass nach einem Prinzip irgendwer falsch berücksichtigt würde. Das ist übrigens auch, eine Variante hat mal die Arbeiterbewegung totgeritten. Die Proletarierkinder würden entrechtet, denen würde die richtige Schulbildung nicht zugestanden. Na, vielleicht ist da sogar noch mehr dran, als wenn jetzt gesagt wird, den Frauen. Weil das ist noch eine brutalere Abstraktion, noch mit viel weniger gesellschaftlichem Gehalt, die Frauen zu sagen, als sonst was, als noch an die Klassen zu erinnern. Anderswo sind es die Rassen. In einer Gesellschaft mit verschiedenen Rassen tut man sich wahrscheinlich schwer, eine Frauenfrage aufzumachen, weil es den konkurrierenden Rassismus gibt, von oben und von unten. Und so weiter. Ich sage das nur zur Einordnung dieser Sache. Das ist wie die begleitende Gewissensprüfung der bürgerlichen Gesellschaft. Eine Abteilung davon haben die Frauen übernommen. So sehe ich die Sache. Gut, ich will einen Übergang zum neuen Punkt machen. Nämlich, die Frauenbewegung, wie jede andere Kritikbewegung in der bürgerlichen Welt, hält einfach nicht aus, im eigenen Namen, meinetwegen, wie jetzt bisher besprochen und kritisiert, im Namen eines verletzten Rechts, im Namen dessen, dass man auf was einen Anspruch hätte, irgendeine Kritik zu führen, ohne sich weiter zu legitimieren. Auch die Frauenbewegung macht den Übergang und ist bemüht zu beweisen, die Berücksichtigung der Frau in Arbeitswelt und sonst wo, Wissenschaft, wo auch immer, die Berücksichtigung der Frau wäre etwas, was nicht nur den Frauen fehlt, dann hätten sie mehr Geld oder höhere Positionen oder was weiß ich was, sondern das fehlt der Gesellschaft. Und das ist ein Übergang, der hat schwer in sich, weil jetzt nämlich die Frauen den Rassismus, sagen wir mal, den sie leidend bemerken, jetzt zum positiven Argument für sich machen. Jetzt stellen sie sich hinter den Rassismus, hinter den Geschlechterrassismus. Der Beweis nämlich, das frauliche Element fehlt dieser Gesellschaft. Ihr kennt Beweise des Kalibers, Wer macht denn das Wettrüsten? Die Männer. Also ist die Männerwelt eine apokalyptische. Was fehlt ihr? Stopp des Wettrüstens, selbstverständlich, aber wie könnte man das? Das frauliche Element stärken. Die kapitalistische Konkurrenz ist was? Ein falsches Wertesystem der Ellenbogen. Wie könnte man das korrigieren? Nicht durch Abschaffung des Kapitals oder durch Klassenkampf. Nein, das frauliche Element stärken, da kommen die Ellenbogen nicht so vor. Die Wissenschaft ist ziemlich abstrakt. Wie könnte man das korrigieren? Keine Frage übrigens. Also keiner befasst sich mit der Frage, soll man das überhaupt korrigieren? Man muss es unbedingt korrigieren. Die Wissenschaft ist abstrakt und das ist schlecht. Wie kann man es korrigieren? Das weibliche Element zur Geltung bringen. Auf einmal kriegt die Frau einen Inhalt. Bisher war es doch sowas wie, die Frauen, naja, die Frauen, die sind halt auch Menschen, wie die anderen auch, aber sie werden nicht ganz gleich behandelt. Es war diese Kritik, die falsche Kritik, vom Ideal des gerechten Messens, vom Ideal der gleichen Tüchtigkeit her. Aber jetzt vertreten die Frauen den Standpunkt, klar sind wir andere. Wir sind überhaupt das Korrektiv der falschen Welt. Das frauliche Element in die Militärfrage, in die Staatspolitik, in die Wissenschaft, in die Wirtschaft. Und an der Stelle ist der Witz. Was ist denn der Inhalt des fraulichen Elements? Oder anders gesagt, wo haben Sie denn das her, dass alle Frauen, ob sie nun Kapitalistenfrauen sind oder Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen oder Hausfrauen oder am Band, dass alle Frauen gemeinsame Eigenschaften haben, wo haben Sie denn das her? Und da kommt die Härte. Die Härte ist, die Frauen, die sich aufs frauliche Element berufen, machen nichts anderes als den kapitalistischen Sozialcharakter, den eben Ehe- und Frauenrolle produziert, tatsächlich zu einer Eigentümlichkeit der Frau zu erklären, die die falschen Werte der Männerwelt, die die falschen Menschenbilder des Mannes korrigiert. Was ist der Mann? Jetzt steht der Mann für alles Schlechte dieser Welt. Konkurrenz, Härte, Rücksichtslosigkeit, Zielstrebigkeit, Krieg, Naturausbeutung, Umweltverschmutzung, das alles ist Mann. Was ist Frau? Und jetzt kommt die ganze Brutalität heißt, und da merkt man, wie wenig eine Kritik an der erzwungenen Frauenrolle da drin steckt. Jetzt kommt die ganze erzwungene Frauenrolle als natürliche Charaktereigenschaft der Frau daher. Sie ist was? Ein bisschen. Ja, bitte. Ja, möglicherweise mit Natur zu tun hätte. Dann ruft man hier die Frauen dann an keine Eigenschaften, aber die anderen Frauen sollen die Männer übernehmen, weil sie auch glauben, dass die Eigenschaften einfach aussterben. Gut, an dem Punkt. Richtig. Genau, das. Ja, ich sag's laut, weil mir hat's eingeleucht. Er sagt, das ist auch gut. Du erzählst im selben Atemzug, die Frauen kriegen diese Sozialcharaktere von der kapitalistisch-patriarchalischen Gesellschaft aufgezwungen. Und hinterher sollen diese aufgezwungenen, also keineswegs freiwillig ergriffenen, also nicht schönen Eigenschaften, hinterher sollen sie sehr schöne Eigenschaften sein und die Welt an ihnen genesen. Muss der mal entscheiden, dann sind sie auch nicht aufgezwungen, dann haben die Frauen Gott sei Dank durch die patriarchalische Gesellschaft, sind sie zum Träger des Guten geworden. Ja, also bitte machen wir es doch mal inhaltlich. Die Eigenschaften der Frauen sind, dass sie das Opfer, das sie bringen, bejahen. Ja, sie gehen in der Familie auf, also ist ihr Standpunkt die aufopfernde Liebe und die moralischen Schweinereien, die dazu gehören, und nicht der Standpunkt der Berechnung. Die Frauen sind an Mann gekettet, also ist ihr Standpunkt der Unselbstständigkeit, der des Verwiesenseins aufs andere und nicht der Selbstständigkeit. So, das sind die Sozialcharaktere, von denen da geredet ist. Und da heißt es dann, ja. Also ich wollte dir, aber auch dem Peter, was zu bedenken geben. Ihr seid zu leichtfertig mit der Benennung Eigenschaft umgegangen. Ich höre es jetzt an deiner Aufzählung. Ja, Mitmenschlichkeit, Sensitivität, Wärme und sowas ist deine Aufzählung. Das sind doch keine Eigenschaften, das sind doch Einstellungen. Das sind doch Techniken, die sich der eine oder andere mit guten oder mit anderen Gründen zulegt, in der Umgebung, wo er zurechtkommen will. In der Familie oder in seinem Bekanntenkreis oder im Beruf oder sonst wie. Die bildet er sich heraus, je nachdem, wie seine Alten mit ihm umgehen und so weiter. Da hat jeder so sein ganzes Repertoire. Aber wenn ihr schon von Eigenschaften redet, da wird man schon schwummrig. Du hast nämlich vorhin selber gegen ihn eingewandt, wieso natürlich. Weißt, an der Stelle, wo du sagst, die sind doch nie natürlich. Und dann ist dem da oben eingefallen, ja klar, das sind doch die Sachen, die du deswegen oder unter anderem feststellst bei Frauen. Weißt du, meinst, die sind in dieser Gesellschaft ausgerechnet bei Frauen, und zwar Gott sei Dank, also gutigerweise, erhalten oder erzeugt geworden. Und jetzt muss ich nochmal was sagen zu Eigenschaften. Das sind doch keine Eigenschaften, glaubt doch nicht an so Märchen. Da muss ich dich wirklich auf einen bitteren Fehler aufmerksam machen. Ich hoffe auch schon sehr übler Weiberkinder gelernt. Da meine ich, Sensitivität, null. Nein, ich will sie auf was aufmerksam machen. Richtig ekelhafte Konkurrenztechniken und so weiter. Weißt du, wo die auch stattfinden? Wo zum Beispiel, der Peter hat ja das Angebot gemacht, das du nicht haben wolltest. Oder so, wo Aufopferung, Wärme, Liebe und die Fähigkeit dazu und so weiter. Da ist schon die Verschiebung in die Eigenschaft da. Wo das stattfindet, da ist die Berechnung auch sehr voll beteiligt. Was in der Familie, in dem, was man sich gefallen lässt, was man an Wärme, wie du es nennst, und so fort zeigt, was da berechnet wird im Umgang mit den Alten, mit den Kindern, wann die Berechnung dann nicht mehr aushaltbar ist, wenn es kracht und es gibt den Psychoschock in der Familie und so fort. Könnte ich dir ganze Geschichten erzählen, aber ich glaube, das brauche ich dir nicht zu erzählen, weil du das kennst. Das ist nicht der Witz. Ich will mich nur noch ein für alle Mal rein aus wissenschaftlichen Erwägungen dagegen aussprechen, dass es sich hier um Eigenschaften handelt, die jemand mitbringt. Nein, das sind Techniken des Verkehrs mit anderen, mit denen man irgendwann einmal gelernt hat, gut zu fahren, die mir irgendwann gelassen hat, weil mir schlecht mit ihnen fährt und so weiter. Ja, es gibt tatsächlich Charaktere. Es gibt Leute, die sind mit ihren Erfahrungen und den Interpretationen, die sie denen beigegeben haben, sind Sie verhärtete Typen oder was weiß ich, oder freundliche. Sowas mag schon gehen, aber dann bitteschön, bei beiden Geschlechtern. Das bei beiden. Was ihr immer in Anschlag bringt, diese Sensitivität, Wärme und so weiter, ihr meint im Grund nichts anderes als die weibischen Techniken, die fürs Zurechtkommen als Frau in Familie und dieser Konkurrenzgesellschaft bei den hier erwähnten und besprochenen Nachteilen fällig sind. Mehr ist es nicht. Hüte dich vor der Red vor Eigenschaften, will ich dich sehr warnen, ich erkläre es auch gern andersrum nochmal. Ich glaube nicht, dass ein ernsthafter Kritiker dessen, was den Frauen angetan wird, darauf verfallen kann. Also wenn er wirklich das kritisiert, was mit ihnen angestellt wird, dann kritisiert er nämlich seinen Gegner, der das tut. Das ist nicht der Mann. Dann soll er das tun, dass der je darauf verfallen kann, zu sagen, und überhaupt in meiner Eigenschaft als Frau, aufgrund einer natürlichen Beschaffenheit, bin ich zu anderen, besseren Dingen in der Lage, in dieser Gesellschaft für mich und für andere, als der Mann mit seinen natürlichen Voraussetzungen. Das ist eine ganz üble Lüge und die ist immer schon als Kurzformel. Jetzt wollte ich es ja ein wenig erläutern, als Rassismus, einmal negativ, einmal positiv erläutert worden. Wo hast du das her? Schau dich einmal in deiner Frauenumgebung um. Betracht sie mal, die Mütter, die Omas, die jungen Mädchen und so weiter, wenn sie studieren. Zum Beispiel du, ja, du kennst einen Rassismus, der in der Ecke des Vorurteils bei Mannsbildern existiert. Also Frauen sind immer ein wenig dümmer, technisch unbegabt und beim Autofahren. Kennen wir doch. Ja, gibt es das Vorurteil, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so verbreitet ist wie vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, mich mit Feministinnen zu streiten. Bloß, das hat es gegeben. Hat es irgendwas an Grundlage gehabt? Da sage ich dir, wenn überhaupt eine Grundlage existiert hat, dann nur die, dass diese Leute mit ihren Vorurteilen Frauen ab und zu beobachten konnten, wie sie wirklich sich drauf versteift haben, in dieser Sphäre ein wenig bescheuert sein zu wollen. Jetzt komme ich zum letzten Thema. Ihr müsst mal wirklich unterscheiden zwischen, was objektiv passiert, was hin und her geht, auch zwischen den Geschlechtern in Familie, Beruf und sonst wo, war ja heute das Thema. Und wie sich die Beteiligten dann ideologisch drauf einstellen und was sie sich draus zurecht machen. Unser Angriff gegen deine Thesen in dem Streit und in dem Dialog war eigentlich immer die, du machst da einen falschen Reim auf das, was da was, das passiert. Nochmal als Verknüpfung zu der Eigenschaftsfrage. Viel von dem, also deine drei Stichworte, Sensitivität, Wärme und Mitmenschlichkeit, das ist ja Ideologie dessen, was Frauen tatsächlich tun. Sie sind nicht minder berechnend als Mannsbilder. Also auch nicht minder heftig im Ausboden anderer Leute, wenn es drauf ankommt. Dass dir die Idee kommt, mit Mitmenschlichkeit sensitiv und so weiter, das ist der Opportunismus. Du nennst doch als Eigenschaft Techniken, die nichts weiter darstellen oder wiedergeben, als den Opportunismus, den sich Frauen über ihre schlechten Erfahrungen als den verbleibenden Modus des Zurechtkommens zugelegt haben. Und da sage ich, das sind keine Eigenschaften, die Viecher nun mal haben, sondern ich sage, das ist der Opportunismus und jeder Frau, die uns begegnet, der versucht mir sowas auszureden. Sie sollen das nicht so machen. Sie sollen sich nicht auf das, was mit ihr angestellt wird, so einstellen, sondern ein bisschen anders. Also das war mein Schlussrede über nichts mit Eigenschaften, hört auf damit. Das mündet noch einmal in einen Rassismus. Genutzt sein. Ja, drei Minuten wollen gut genutzt sein. Bloß noch einen Punkt an das anschließen. Die Techniken des Zurechtkommens mit einer Lage, in der man ist. meinetwegen das Ding Liebe. Liebe ist Liebe, Wärme ist doch nichts anderes als, jetzt hat man die Kinder, jetzt muss man für sie sorgen, jetzt drückt man das, was man muss, als ein Gewähltes aus. Ja, man opfert sich für die gern. Mal die Berechnungsseiten weggelassen. So, diese Not, ja, also diese Nothaltung, dieses sich hergeben für was, was man nicht immer gern tut, denn sonst wäre es kein Hergeben. Wenn also jemand stolz darauf ist, dass er sich hergibt, dann tut er das, was er tut, nicht gern, sonst gäbe er ja nicht damit an, dass er sich für was hergibt. Diese Haltung jetzt ausgerechnet soll was korrigieren. Diese Haltung wird ausgedrückt als, ja, das, wenn man der Gesellschaft aufdrücken könnte, das, wenn man in der Gesellschaft mehr zur Geltung bringen könnte, mehr Liebe, das fehlt der Welt. Nicht nur, dass das die Sortenkritik ist, die seit Jesus von Nazareth die Welt schon nicht verbessert hat. Der Welt fehlt Liebe, ja Gott. Es ist auch ein Argument, ein Standpunkt, von dem er sagen muss, der ist noch dümmer wie die Moral. Weil er sich noch jenseits der moralischen Pflichten und ihres Gegensatzes zu den Neigungen stellt. Es ist gar nicht mehr, was soll denn geschehen? Was soll denn sein? Meinetwegen die Moral, da sagt jeder so seine Pflichten her. Ist ja das schon dumm genug? Sondern es ist die Idee, Liebe als quasi gesellschaftsreformerische Idee, es ist die Idee, nicht so sehr auf die Gegensätze aufpassen, sich jenseits von ihnen halten, sich in einer Abseits zu dem stellen, was einen Streit ausmacht. Wenn zwei sich streiten und einer dritter tritt hinzu und sagt, Kindlein, liebet einander. Ja, der trägt nichts bei zur Lösung von dem Streit. Diese Sorte, sich abseits stellen als das Heilmittel, das ist auf eine ganz absurde Weise wieder ein richtiges Beharren drauf, dass die Frau daneben steht. Also die Amerikaner rüsten, die Russen rüsten wie die Irren. Und dann kommen feministische Kritiker des Wettrüstens und sagen, es fehlt das weibliche Element mehr Liebe in die internationale Politik. Und? Das ist noch nicht mal ein Beitrag zu, da ist einer der Böse oder der andere der Böse oder beide täuschen sich oder irgendwas. Das ist, man stellt sich jenseits von dem Konflikt und kommt sich als die Streitschlichtung dadurch vor, dass man nichts damit zu tun haben will. Ja, wo ist denn noch das Jenseits, das die Frau einnimmt? Ja, am Herd wahrscheinlich oder sonst, wo sie halt steht. Der Witz ist, es ist ein Beharren darauf, dass man die gesellschaftlichen Probleme so angehen müsste, wie die Frauen ihre eigene erzwungene Rolle deuten. Na, da kommt was raus. Gut, weil ich jetzt bloß noch anschließen, ich habe ja keine Zeit mehr. Das ist ja